Wie findest du? Kannst du noch mal ein bisschen, also ich merke schon, dass du es relativ gut kannst, aber gefühlt fehlt mir dann auch so ein bisschen der schnurrende Unterton. Nee, dann mache ich nächste Woche noch mal. Dann übst du noch. Ja, übe ich noch mal. Gehe ich noch mal ins Trainingslager. Dann beginne ich jetzt mit so einem Disclaimer, den man, glaube ich, grundsätzlich vorneweg schicken muss. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, ho, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut tramp bitch ho, nigga, fuck, shit, whatever. Take the tape out now. If you are offended by words like shit, if you are offended by words like shit, bitch. Hallo, Chris. Hallo. Was hast du mir da gerade geschrieben? Ein Vers aus meinem ersten Versebuch. Warte mal, da muss ich den nochmal aufrufen. Das ist ja alles immer nicht so leicht. Fotze, ja. Ficken oft im Mondscheinloch. Ja, das ist natürlich eine Ansage hier gleich zu Beginn. Mit Sicherheit können wir darüber einen Diskurs führen. Sicherlich, sicherlich, ja. Aber ich finde, man sollte sich erstmal grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie du zu kommunizieren pflegst. Da möchte ich nur an ein WhatsApp-Gespräch erinnern, das ich gestern Abend einläuten wollte, mit der nett gemeinten Frage, sag mal, hast du Gotham gesehen? Und ohne jetzt, sag ich mal, das Ganze zu detailreich zu beschreiben, antwortest du mit, also fast schon unsäglichem Hass auf diese Frage. Auf diese Serie. Ja, schon, aber es war aber auch ein bisschen gegen die Frage an sich gemünzt. Es war überhaupt nicht gegen die Frage. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Menschen so einen dummen, zeitverschwenderischen Scheißdreck mit Gotham und Flash gucken können. So eine dumme Scheiße, du. Ja. 22 Folgen, du. So eine Scheiße, du. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr subjektive Meinung, die du da hast, die dir natürlich zusteht. Das möchte ich dir gar nicht abreden. Es ist natürlich dir völlig selbst überlassen, über diese Serie zu richten und in dem Fall fast schon wie so ein Henker vorzugehen. Aber es ist ja jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt eine Serie, bei denen die meisten sofort schreiend wegrennen würden. So, jetzt hör mir mal zu. Na, das ist im Endeffekt mein Lebenselixier, dir zuzuhören. Ja, wirklich, dein Freizeitslebenselixier. Und zwar haben Lilly und ich gestern Abend Kitchen Impossible geguckt. Kennst du das? Nein, aber ich war noch gar nicht fertig mit meiner Serie. Ja, ich will dir aber auch nur erklinden. Ich möchte dir nur erklinden, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Weil während wir diese Sendung gesehen haben, ist uns eins gewahr geworden. Alle Köche haben Schuss weg. Ja. Jetzt verstehe ich immer noch nicht, was das mit Gotham zu tun hat. Gar nichts. Ich möchte dir doch nur erklären, warum ich diese Wortwahl gewählt habe, welche ich gewählt habe in diesem Nachrichtenschnipsel. Entschuldigen Sie bitte. Ich wusste doch nicht, in welcher wirklich eigentlich geistigen Notlage du in diesem Moment warst. Dann ist alles klar. Dann ist alles klar. Außerdem habe ich dir morgens um 5:30 geantwortet. Da muss man sowieso schon mal sagen, wer da ist. Das ist falsch. Also war es um 6:15? 20:54, Dreck hoch 100. Ach so, habe ich denn nicht heute Morgen 6 drauf geantwortet? Um 4:52 schrub ich. Das war jetzt zwar keine Frage, nee, das war jetzt zwar keine Antwort auf meine Frage. Ich deute das aber als ein Nein. Daraufhin schrubest du doch 3 Folgen. So eine selten verfickte Dreckscheiße. Wann hab ich das geschrieben? Das war dann um 5.33 Uhr. Siehste. Dann habe ich 2 Minuten gebraucht, um mich zu sammeln und konnte wirklich aus meiner Schockstarre heraus nur schreiben, mir gefällt's. Aber ich habe mich wirklich nach dem Abschicken sogar geduckt und das Lenkrad, weil ich Angst hatte, dass es jetzt richtig abgeht. Ja, und dann kam dieser wertende Daumen nach oben. Da weiß ich ganz genau, wie der gemeint ist. Ja, das weißt du auch. Ja, viel Spaß, du Fotze, heißt der Daumen. Das heißt der nämlich. Und guck mal. Ja, genau, das heißt der nämlich. Wir haben so schöne Serien, die wir auch gemeinsam abfeiern. Ja. My Little Pony. Also wie heißt du denn jetzt? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Sesamstraße. Jetzt ist mir gerade das Hirn ausgehangen. Jetzt ist mir gerade der Schwanzel ausgehangen. Sopranos. Steh auf. Die Sopranos. Sopranos natürlich. Aber ich meine ganz, ey. Making a Murderer. Making a Mörserer. Wie ist die Engländer sagen? Making a Mörserer. Making a Mörserer. Guck mal, finden wir beide so toll. Und dann bin ich wirklich schockiert, dass du wirklich so eine gequillte Scheiße wie Gotham so abfeierst. Wenn ich die Jada Pinkett Smith, da so rumrenne. Aber jetzt lass mich doch mal kurz erklären, warum ich diese drastische Wortwahl überhaupt pflege. Und ich pflege und kultiviere sie ja fast. Naja. Möchte ich ja fast schon sagen. Wir gucken diese Sendung. In dieser Sendung, muss ich wirklich sagen, ist das Beste, was du im Free-TV momentan gucken kannst, in meinen Augen. Welche wirklich? Denn jetzt nochmal? Diese Kitchen-Ding da, oder was? Kitchen Impossible, genau. Mhm. Obwohl da der Hauptmensch einer ist, den ich überhaupt nicht mag, das ist Tim Meltzer. Ja. Aber ich habe ihn ein bisschen schätzen gelernt, ob dieser viel zu langen Sendung, sie geht über 3 Stunden. Du hörst ja auch Geek-Week. Ich höre auch Geek-Week. Seitenhieb. Ja, meine Güte, das ist aber auch nur, weil ich mich intellektuell auf diesen Sphären bewege. Das verstehst du ja gar nicht. Nee, das sind für mich Geisteskranke. Tut mir leid. Ja. Frederic Ladenoir. Ja. Wo das losging schon mit Dieter Hallervorden aus Berlin-Mitte, Henry ja. Belafonte aus Paris. Das aber, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Jetzt kommt euch noch, nee, wohnt also, im zweitgrößten Haus in dieser Straße, fährt einen Tesla und verdient 255.000 Euro im Jahr. Das hat noch gefehlt. Ja, absolut. Aber der eine kommt aus München, Fritz Schuler oder wie der heißt. Der andere, Frederic Ladenoir, kommt, glaube ich, aus Bern, aus der Schweiz. Und der dritte ist, er kommt aus Portland, Oregon. Es wird doch nicht Portland, Oregon gesagt, es wird Portland, Oregon immer gesagt, ja. Dass man so richtig versteht, so hast du es auszusprechen, du dummes Schwein. Und jetzt kriege ich nieder und höre unseren Podcast. Aber jetzt lass mich doch bitte nochmal. Okay, ich lass dich sofort, ich muss nur noch eine Frage stellen. Wenn man einen deutschen Podcast macht, muss man dann auch immer Twitter sagen oder kann man dann Twitter sagen? Ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht wirklich, ob man dann immer Twitter sagen muss oder auch wenn man sagt, ich meine das so, dass man dann sagt, ich meine es so. Also auch als Deutscher, muss man das so sagen oder ist es einfach absolut. Nur vielleicht auch von der Aufnahme bei denen falsch gewesen? Das macht bestimmt auch Phonik, macht das, polisht das hinten raus so ein bisschen. Das ist ja so ein Anglo-Sismen sind ja da am Werken. Kostet 499 Euro, wenn du 9 Stunden im Monat benutzen möchtest. Ah, herrlich, was alles gibt. Das nächste Upgrade ist aber erst dann für 138 Stunden. Also dieses Phonik-Abo-System, das hat noch kein Mensch verstanden, oder? Ja, jetzt erzähl mal. Abzocke. Erzähl mal, was du jetzt über Tim Meltzer erzählen wolltest. Genau, Tim Meltzer. Ich schäme mich selbst gerade ein bisschen, über Tim Meltzer zu reden. Aber guckt euch diese Sendung an und denkt ihr, Alter, was für ein Motherfucker der Typ ist, wirklich. Und Lilly saß neben mir und konnte teilweise, kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Weil, also die Prämisse dieser Sendung ist, in diesem Fall war es Tim Meltzer und Meta Heiligmann oder so. So eine Schweizer Köchin. Katastrophe, die Alte. Egal. Beiden sitzen in so einem Raum, futtern was und quatschen halt miteinander. Und dabei gucken sie sich ihre Reisen an. Meta hat Tim Meltzer zu einem Ort auf diesem Planeten geschickt und dort bekommt Tim Meltzer eine Kiste. Die macht er auf und da sind dann Gerichte drin. 3 Gerichte. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, was ich mich frage, wenn diese Meta jetzt zum Beispiel jemanden heiraten würde mit dem Nachnamen Bier. Eben. Oder. Dachte, Ebene. Oder. Das wäre. Ja, stimmt. Ach, Meta. Ich dachte, ihr seid Meta. Ebene wäre gut. Oder dass sie halt einfach einen Doppelnamen annimmt und vorne rum Laufender heißt. Ja, das wäre toll. Schön. Nee, der Vorname ist wirklich M-E-T-A. Meta halt. Ja. So, und dann macht halt, in dem Fall, der Meltzer macht halt diese Kiste auf Und da sind dann drei Gerichte drin und er weiß halt nichts, was es ist. Da ist halt kein Schnitzel drin, wo du weißt, ah, okay, das ist Kalb, das ist Panade, bumm, weißt du, das ist Mehl, Ei, Panko, Paniermehl, zack, fertig. Das kann, also da sind wirklich richtig kranke Sachen drin. Und unter anderem musste er, also er hasst halt Dessert machen, dann hat er halt Dessert gemacht und da musste er halt so, wie so Cake Pops. Cake Pops kennst du? Diese am Stiel, diese Küchlein? Nee. So kleine runde Küchleins am Stiel. Das waren dann irgendwelche gefüllten Schokokugeln. Und da musst du die halt halb aufbeißen, dass du die Füllung nicht komplett runterschluckst, weil du das dann halt noch so sezieren musst. Dann schreibt er sich das halt auf, was es sein könnte, weiß es aber nicht, und muss das dann einkaufen, wo er denkt, was es ist, und kocht dieses Gericht dann in dem Restaurant, wo es verkauft wird, wo es gekocht wird. Und es wird dann halt an normale Gäste verkauft. Und dann steht es halt im Battle. Oft sind es halt Sterneläden. Ne? Also das ist schon mega krass. Und da siehst du richtig, was das für ein psychischer Druck ist, dieser Beruf. Und die stehen dann halt mega unter Druck. Und da merkst du halt, dass du dann halt mega ans Fluchen kommst, und da kam Lilly nicht mehr aus dem Grinsen raus und hat halt gemerkt, warum ich dann auch dann und wann mal so eine Wortwahl primär hier zu Hause in der Küche anwende, wenn ich mal für irgendwen was koche oder so. Also das scheint wohl echt so eine Berufskrankheit zu sein, dass man mal wirklich drastischere Töne in den Mund nimmt. Aber guck dir das wirklich mal an. Also das ist, ja. Nee, kannst du vergessen. Also ja, ich werde mir keine Kochsendungen angucken. Nee, pass mal auf, ich mache einen Vorschlag. Wir gucken das zusammen. Nee. Und quatschen dabei ein bisschen drüber. Nee, und das nebenbei, ist für mich schon die Vor... Warte mal. Und nebenbei lassen wir die Prelims laufen. Das ist... eine gute Idee. Aber ich sag mal so, nee. Also, da lehne ich ab. Also ich bin kein Fan von Kochsendungen, ich bin kein Fan von Tim Melzer. Ich kann mir wirklich nichts Langweiligeres vorstellen, als Leuten beim Kochen zuzugucken, außer Leute, die es nicht können. So, ja. Das ist dann nochmal unterhaltsam, finde ich. Also, in dem Fall ist es ja so, weil... Ne? Naja, ist nicht ganz so. Außerdem ist Fernsehen, da ist nie alles so, wie es scheint. Ist immer echt. Da bin ich schon bei dem Thema, was ich dir heute unbedingt unter die Nase reiben wollte. Und so habe ich mir ja alle Schulz- und Böhmermann-Folgen jetzt angeguckt. Oh, das Thema geht mir auch auf den Sack. Ja, das musst du jetzt aber nochmal durchleben, denn du hast mich ja ständig animiert, das anzugucken. Und jetzt hast du einen Salat. Jetzt habe ich mir ständig animiert. Naja. Das hört sich so an, als wenn ich da hechelnd hinterher renne. Ja, es war so, jeden Morgen musste ich mir da was anhören, wenn ich nicht die neueste Schulz- und Böhmermann-News gelesen habe. Auf jeden Fall habe ich mir da jetzt alles reingepfiffen und würde gerne mal jetzt mit dir über das Gesehene diskutieren. Mhm. Also mal eins vorneweg. Ich war unterm Strich nach den 5 Ausgaben, sage ich jetzt mal, mit dem Best-of, wirklich, also fast ein bisschen traurig, dass es zu Ende war. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die vierte Folge schon nicht mehr ganz gesehen, weil die so scheiße war. Na, ich fand sie nicht so scheiße. Also ich fand keine Folge wirklich scheiße. Ich habe das Gefühl, dass also bei diesem ganzen Konzept noch, also entweder haben sie zu viele Gäste oder zu wenig Zeit. Weil jeder Gast, der da war, hat mich irgendwie interessiert. Absolut. Aber Im Vorfeld zu dieser Sendung schwierig, da einfach mal so eine Meinung zu äußern. Aber naja, gut, dann... Ich wollte es dir doch nur kurz erklären, warum es so ist, Gott sei wie Dank. Na, jetzt mache ich erstmal hier meine Pressekonferenz. Get your ass out of here, this is my press conference. So, fuck out of here. Kannst du. Ich lasse mir gar nicht von Daniel Cormier ans Bein pissen. Das war in dem Fall, war das aber Dennis Siever. Okay, tut mir leid, den verstehe ich immer nicht, der spricht so schlechtes Deutsch. So, jetzt erklär's mir bitte. Also Schulz und Böhmermann haben ja im Vorfeld zu dieser Sendung in ihrem Podcast schon darüber geredet, dass sie laden sich halt, was sind das, 4 Gäste ein, und wenn jemand sich nicht das Wort nimmt, beziehungsweise nichts zu erzählen hat, dann bekommt er auch keine Zeit, sich etwas zu erzählen. Natürlich bekommt er dann immer seinen kleinen Einspieler und wird angesprochen zunächst, aber wenn er dann einfach sich nicht einbringt in die Diskussion, dann redet er auch nicht viel. Was ich eigentlich einen smarten Move finde, so. Aber natürlich, genau wie vom langen Lurch oder wie der hieß, vom langen Tünnes, dem hätte ich stundenlang zuhören können. Als er da gesagt hat, also manchmal, wenn die nicht spulen, dann kriegen wir schon so eine Alte auf die Fresse, dann habe ich mir natürlich gedacht, erzähl mehr. Ja. Ja, der hat mich also, jetzt nicht so interessiert. Der hat mich extremst interessiert. Weil das hat ich fand das so Gefühl, großartig. Nee, erzähl doch erstmal du, wie du das fandest. Ich fand das, die Gästewahl war natürlich auch immer sehr smart gewählt. Unter anderem mit dem langen Tünne. Wie heißt denn der jetzt? Das ist der lange Tünn, so heißt der. Anton Klaasen. Anton Klaasen. Der war ja in der Sendung mit diesem Kriminal-Eierkopf, ne? Axel Petermann. Axel Petermann, jetzt wirklich? Ja, der hat doch noch, der Olli Schulz, den Witz gemacht, stell dir mal vor, der würde Peter Axelmann heißen. So. Ja, und dann genau sowas wie Nora Tschirner und Paul Ronsheimer. Nora Tschirner, eine Verfechterin von ein bisschen valideren Nachrichten und Paul Ronsheimer halt ein dummes Bildschwein, weißt du? Ja. Und das war halt relativ smart so gewählt an Gästen. Aber jetzt sag du mir doch mal, wie du dieses Mashup der Idiotie fandest. Ach, das ist ja jetzt, also da bin ich ja völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Na, dann mache ich die mir jetzt einfach mal. Also, ich fand es, wie gesagt, eine sehr interessante Sendung, die so ein bisschen darunter gelitten hat, dass zu wenig Zeit war. Denn selbst wenn es dann mal interessant wurde, hatte man das Gefühl, dass die entweder nicht genügend Zeit hatten, mit den jeweiligen Gästen Themen zu vertiefen oder sich diese Zeit nicht nehmen wollten. Aber das war eigentlich auch nicht der Eindruck, den ich gewonnen hatte. Das beste Beispiel war für mich, oder eines der Beispiele, die mir jetzt gerade im Kopf rumgehen, war für mich die Geschichte mit Katrin Göring-Eckardt, als Jan Böhmermann sie darauf angesprochen hat, wie sie es eigentlich hält mit dem kirchlichen Arbeitsrecht, was ja wirklich ein Riesenproblem ist. Also ich kann ja mal da hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Meine Mutter ist ja Kindergartenleiterin eines katholischen Kindergartens und als sie sich von meinem Vater hat scheiden lassen, war das wirklich erstmal ein Problem. Also da steht dann deine berufliche Karriere in Anführungsstrichen auf dem Spiel. Also das ist wirklich nicht zu spaßen. Nur weil du halt der Meinung bist, nee, ich habe keinen Bock mehr mit einem, wie heißen die nochmal hier, Choleriker zusammen zu sein. Das bedeutet dann letzten Endes, kann auch sein, dass sie dann halt nicht mehr für uns arbeiten. Also ist das eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und man hat gemerkt, wie Frau Göring-Eckardt, die Olli Schulz im Best-of nur noch Frau Göring genannt hat, das fand ich auch gut. Also der Olli Schulz, der kriegt ja von mir ja erstmal sofort den WhatsApp Entertainment-Preis des Jahres. Also das ist ja, also wenn der mal entdeckt wird, also das wird ein richtig großer. Ja, ich Nein, also, der ich ist schon ja für mich richtig großer. Ich war ja zweimal bei ihm auf dem Konzert und das Geilste ist halt, wenn er so seine Schichten erzählt und wenn er auch mal den einen oder anderen anpöbelt im Publikum. Weißt du, wann ich zum ersten Mal von dem guten Herren gehört habe? Es kann nur einer sein, der mich an Olli Schulz rangeführt hat. Das war ich das? Tommy Walsh. Ach Gott. Tommy Walsh hat den schon gespielt, da war das noch Olli Schulz und mein Hund, oder der Hund oder mein Hund Marie, wie war das nochmal? Der Hund Marie oder mein Hund Marie? Auf jeden Fall, da hat Tommy Walsh den ganz oft gespielt und das fand ich schon toll. Ja. Mhm. Sei es drum. Also auf jeden Fall, das hat mich so ein bisschen gestört, dass dann der Böhmermann und ich habe das jetzt im Best-of auch nochmal gesehen, werfe ich ihm gar nicht so vor. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass dann halt schon wieder der nächste Gast dran war und die haben mir dann auch so einen Knopf im Ohr und kriegen dann wahrscheinlich gesagt oder eine Karte gereicht, hier mach mal weiter mit dem und dem. Und das war eigentlich so ein Moment, da hast du schön gemerkt, wie die Göring-Eckardt fast schon ins Schwimmen geraten ist, weil sie wollte natürlich jetzt hier nicht gegen die Kirche schießen, aber andererseits möchte sie natürlich auch so links wie möglich rüberkommen. Das war ein schöner Moment und da konnte man, glaube ich, mehr draus machen. Was mich auch gestört hat, war dass die Geschichte mit Samuel Koch, also Böhmermann hat ja selber so gesagt, man weiß gar nicht, wie man dich anpacken soll, weil du bist halt hier so im Rollstuhl, ne? Weiß man halt nicht, ob man manchmal nicht dann über die Stränge schlägt oder wie weit man gehen kann. Und der Koch kam halt rüber wie so ein richtig arrogantes Arschloch. Absolut. So, jetzt sagt aber jeder, der den irgendwie schon mal hinter den Kulissen kennengelernt hat, das sei eine super coole Sau. So, ich kenne den aber nur so. Jetzt hätte ich doch das als Jan Böhmermann versucht, so ein bisschen rauszukitzeln, indem ich ihm jetzt einfach mal so einen Brocken hinwerfe und ihn so ein bisschen vorführe. Aber er, weil er ja eine coole Sau ist, damit gut umgehen kann. Ich dachte, du sagst jetzt einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Ja, das hätte man auch mal machen können. Oder sowas wie hier fangen. So, der ist ja vom Hals ab gelähmt. Da habe ich mich übrigens auch gefragt, wie kann der eigentlich den Rollstuhl steuern? Na, der kann da so ein bisschen sein rechtes Händchen bewegen, aber im Prinzip kann er doch ein Stückchen mit dem Mund fangen. Also da bist du jetzt ein bisschen, da verkaufst du den Samuel Koch ein bisschen unter Wert. Aber ich fand die Geschichte mit Johann Lutze, nee, wie heißt der von Wetten, dass? Oh, wie hieß denn der natürlich hier? Also Lutz. Ich sag immer nur Schrohwanges Mann. Ich glaube, alle nennen ihn nur Schrohwanges Mann. Schroti, nennt man Schroti. Schrohwanges Mann, ja, Schroti. Schrohwanges Mann. Sag mal, wie heißt der? Markus Lanz. Markus Lunz. Hat der nicht jetzt genau. Hier so eine Detektivserie bei Sat.1? Lanz und Kirchen oder wie die heißt? Ja, klar, Lanzen und Partner heißt das. Lanzen und Partner. Ich fand aber die Geschichte mit dem Rollstuhl, fand ich sehr lustig. Ich bezweifle aber, dass sie so gewesen ist. Exakt. Ich habe die Geschichte gehört und dachte so, okay, das war immer so ein Vortasten, weißt du, so immer noch erstmal so erzählt und Pointe, okay, Leute lachen, jetzt setze ich noch einen drauf, Es wirkte für mich auch, also ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, natürlich, wir waren nicht dabei, aber das aus seinem Mund klang es wie eine Lüge, so. Und fast alles, was er gesagt hat, hat mich angekotzt. Also das war ein ganz, ganz schlechter Gast. Wer war denn dein Lieblingsgast? Wer mein Lieblingsgast war? Ich kann dir ja nochmal alle aufzählen. Und dann kannst du ja mal so kann man ja so stichprobenartig was dazu sagen. Ich kann jetzt mal hier so eine Liste auf, aber lass mich jetzt mal kurz aus meinem Hirn was sagen. Okay. Also grundsätzlich mag ich Katrin Bauerfeind immer. Ja. Ich mag sie immer. Ja, die ist gut. Die Rauchgeschichte und so. Dann fand ich Ann-Marie Henning, das ist die aus Dänemark, meine ich, gewesen. Ne? Ach, die mit dem trockenen Orgasmus. Genau, da haben wir jetzt nämlich auch ein Buch zu Hause, deswegen weiß ich nämlich ganz genau, wie sie heißt. Die fand ich phänomenal. Warum habt ihr da ein Buch zu Hause? Weiß ich nicht. Ach so. Ich fand jetzt gar nicht so unfassbar interessant, was sie erzählt hat, sondern die fand ich so charismatisch und charmant. Das ist ja unfassbar gewesen. Wenn du die gerade ansprichst, wie fandst du die Stuhlaktion? Ich fand das lustig. Er hat ja danach erklärt, oder ich weiß jetzt nicht, wer von beiden, Schulz oder Böhmermann, hat im Best-of erklärt, dass die Stühle wirklich nicht angeblich angesägt. Nein, das hat er in einem Podcast auch nochmal erzählt, ja. Weil er da viele Nachrichten nochmal gekriegt hat hier. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das ist was ich meine. Also jetzt, das war ja in der zweiten Ausgabe. Zweite Ausgabe wurde aber als erstes getaped. Genau. Und er hat auch nochmal erklärt, warum, damit die Leute einfach ein bisschen lockerer sind, die da arbeiten müssen und sie selber auch. Und die erste Folge muss halt sitzen, also die erste, die ausgestrahlt wird. Deswegen haben sie sich diesen Clou einfallen lassen, was ja eigentlich auch gut ist. Finde ich auch. Ja, also ich fand es ein bisschen. Ja, aber es ist jetzt nichts, an was ich mich jetzt reiben werde. Aber du, ja. Dann sage ich dir mal, wen ich sehr charismatisch fand, obgleich ich nicht alles jetzt so befürworte, was der Bursche macht. Ich muss sagen, also du hast ja sowieso Nora Tschirner, ne? Du magst die ja nicht. Nee, die kann ich auf den Tod nicht ab. Ich finde die ganz goldig, muss ich sagen. Ich finde die schon ganz, ganz Schnuckelmäuschen, muss ich sagen. Und ich fand jetzt den Menschen, ich glaube, mit Paul Ronsheimer könnte ich ganz gut mal ein Falafel essen gehen. Naja, ich glaub dir das sogar, weil mir fällt das, und du wirst das sofort als Kritik an deiner Person verstehen, aber mir fällt das schon immer mal wieder so auf, dass du ja schon gerne so ein Hipstervogel wärst. Also, ich weiß nicht, ob du einer bist, das kann ich nicht einschätzen. Dazu müsste ich mehr mit dir, also wir müssen uns häufiger sehen. Ich muss sehen, wie du dich verhältst, wie du dich bewegst, wie du da ständig an deinem Handy hängst und irgendwelche cheesy Bilder versuchst zu machen und so. Das kriege ich jetzt so nicht mit auf Twitter oder so. Deswegen sage ich jetzt mal, also du stehst diesem ganzen Hipstertum näher als ich. So ist mein Eindruck. Ich trage auch so eine Nerdbrille, aber nur nachts. Ich meine das doch nicht böse. Du fühlst dich ja sofort angegriffen. Es ist halt einfach eure Generation. Euch fehlen so Denker und Lenker. Ich hatte diese Denker und Lenker in meiner Jugend. Die fehlen euch einfach. Ihr müsst euch an solche Paul Ronsheimers und Nora Tschirners halten. Leider. Jetzt pass auf. Und Jan Böhmermänner. Ja, aber der hat bei mir gewonnen. Also das ist das erste Format. Ach, guck an. Ja. Ich bin kein Fan geworden von Jan Böhmermann, das muss ich gleich mal sagen. Für mich wäre ein Traum, wenn Olli Schulz die Sendung alleine machen würde, mit zwei Gästen maximal. Das wäre mein Traum. Aber das ist das erste Format, wo ich, also in der ersten Ausgabe habe ich mich noch sehr auf Böhmermann fixiert, später wurde das immer weniger und zum Schluss war er halt einfach da und manchmal habe ich halt gedacht, oh ja gut, das ist ja Böhmermann. Ja, es ist aber ähnlich wie, Es gibt immer einmal im Jahr eine sanft und sorgfältig Ausgabe am Bahngleisdreieck in Berlin. Das ist so eine Live-Sendung halt, wo Schulz und Böhmermann dann halt auf der Bühne sind. Und auch im Podcast und so, da ist, wenn sie Gäste haben oder so, ist Böhmermann immer der, der den Plan hat und der Struktur bringt. Das kannst du nicht, und das macht er auch in der Fernsehsendung, bin ich der Meinung. Also, aber er hat ja dann oft, wenn ich weiß nicht, ob man das als Struktur jetzt bezeichnen kann, aber als es dann strukturierter wurde und man zum Beispiel in der letzten Ausgabe mit diesem Bildchefredakteur, wie hieß der, Nicolas Blome, Nicolas Blome, ich muss hier gerade mal durchlesen, die ganzen Namen, aber das war Nicolas Blome, als er dann mit ihm da so ein bisschen über die diversen Sachen gesprochen hat, dann ist er halt doch wieder so ein bisschen abgewichen. Und das kam von Böhmermann und nicht von Blumen. Da denke ich immer so, das war auch wieder so ein Moment, wo ich gerne mehr erfahren hätte. Ja, muss ich einfach so sagen. Also das, ich finde seine Art, wie er da ein Gespräch führt, anstrengender. Und ich mag eigentlich, wie Olli Schulz daran geht, der einfach eine vermeintlich blöde Frage stellt, die überhaupt nicht blöd ist, sondern einfach das ist, was man wissen möchte. Genau. Also die deswegen. Gute Frage, ja. Dann fand ich natürlich einen langen Tünn gut. Jetzt fangen wir mal wirklich oben an, sonst haben wir ja alle durch. Und den Flüchtling fand ich ganz gut. Ja, kommen wir ja gleich dazu noch. Also Karlmann, Gerd Postel, der Hochstapler. Ach. Annika Decker und Kollega, das waren ja die ersten vier Gäste. Ach, Kollega fand ich auch gut. Den fand ich ganz, so ein Hampelmann. Ich hab mir gedacht, was bist du für ein, wie er da sitzt, was hat er gesagt, jetzt fällt es mir wieder nicht mehr ein. Hat er irgendeine Scheiße gelabert? Ja, jetzt wo ich immer Häuser kaufe. So. Ich sag, hau ab, ey. Mir gehen solche Typen so auf den Sack. Weißt du, an solche Typen kann ich mich abarbeiten. Also wirklich. Ich fand den nicht schlecht. Was fandst du denn an dem gut? Kein Spruch war lustig, nur Scheiße kam aus seinem Arschloch raus. Wenn du mir eine Frage stellst. Ich fand das ganz gut. Meine Fresse, die Geschichten da mit Haus und so eine alte Scheiße, das ist mir scheißegal. Aber ich fand das ganz geil, dass er dann da diese Diskussion mit dem Hochstapler hatte. Und er dann immer weiter gefragt. So, weißt du, jeder, Böhmermann und Schulz wahrscheinlich hätten da so ein bisschen zurückgeschreckt bei der einen oder anderen Frage. Aber Kollege hat dann immer, so weißt du, so ich bin viel streeter als du Hampelmann mit deinem Arztbluff und so. Ich fand das ganz geil, dass er da ohne Furcht und auch relativ assi so Fragen gestellt hat. Also ich fand das ganz geil, muss ich sagen. Ich fand den nicht schlecht. Nee, der ging mir tierisch auf den Sack. Der Postel natürlich auch. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass Böhmermann oder Schulz da eher mal zupacken, weil der Typ ja wirklich offensichtlich eine absolute Klatsche hat und da immer noch da sitzt und der Meinung ist, er wäre Leiter einer psychischen Klinik oder so. Also da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr erhofft, weil da wäre, glaube ich, noch mehr zu holen gewesen. Weißt du, weil der war ja echt geisteskrank, kann man nicht anders sagen. Absolut, ja. Die Annika Decker, hat die überhaupt irgendwas gesagt? Ich weiß wirklich nur, dass die dieses scheiß Keinohasenbuch da geschrieben hat zum Film. Die. Ja, da kam ja auch nichts Substanzielles. Die hat gefühlt nichts geredet. Ja, und der Kachelmann, der labert halt die ganze Zeit der geht mir auch auf den Sack. Ich meine, ey, der hat natürlich schon ein scheiß Problem gehabt. Eine Güte, ja. Aber wir haben es jetzt alle 100 Mal gehört. Und dass er kachelmann.de da als seine oder .com als seine Wetterseite hat, wissen wir auch. Ja. Und der Blome sollte ja mit in der Sendung sein, ne? Und der hat ja abgesagt. Der hat gesagt, nee, mit dem Kachelmann, dann tue ich mich nicht mehr an, weil da immer derselbe Quark kommt. Ja, genau. Und mir ging das, also sag mal so, wenn ich jetzt da nochmal neue Informationen bekommen hätte, oder was mich zum Beispiel auch interessiert hätte, wer hat denn das gesagt? War das auch der Blome? Wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Typ dass einem sowas angehangen werden kann. Ja, weil es ist ja, das hat der Blome gesagt, man muss sich ja dann darüber auch vielleicht Gedanken machen, ob der einen sehr exzessiven Frauenkonsum, um es mal jetzt mal ganz frauenfeindlich zu benennen, gehabt hat und ich sag mal, es krachen lassen hat. Ja, also irgendwie, ich denke mir halt so, in meiner Welt ist es relativ schwierig, in so eine Situation zu kommen. Jetzt sagst du natürlich oder andere, ja, da muss ja nur irgendeine Frau kommen und sagen, du hättest sie vergewaltigt. Aber so einfach ist es ja, glaube ich, nicht. Also es muss ja schon noch ein gewisses Profil übereinstimmen. Du musst vielleicht mal zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort gewesen sein und vielleicht auch so eine Art Nacktheit sollte mal vorherrschen. Sollte mal vorherrschen gewesen sein, ja. Es hätte mich mal interessiert, aber da haben sie natürlich auch nicht richtig angepackt beim Thema Kachelmann. Naja, für mich hatte, also ich hatte auch das Gefühl, dass Böhmermann viel gedrosselt hat in der Drastigkeit der Fragen und so. Da war der Schulz mir lieber. Ja. Ja, so, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Böhmermann hatte den Auftrag vom Sender so ein bisschen. Kann sein, ja. Dann der Ronsheimer. Fand ich nicht schlecht. An Marlene Hennig. Ey, wer hat das, der Olli Schulz? Ich rufe mir jetzt mal, ich weiß nicht, wer Anne-Marlene Henning ist. Doch, das war doch. Das ist die Dänin, meine ich nicht. Die Keinohrhasenfrau. Ich weiß nicht, wer das ist. So eine blonde, etwas dickliche, die erzählt hat, dass sie da fast gestorben wäre, währenddem die diesen Film da gedreht haben. Welcher war denn das? Ja, nochmal? Stimmt, wo die so einen Muskelschwund und so nach 8 Tagen hat und so. Ja, genau. Okay. Aber also den Ronsheimer, da muss ich sagen, dass diese Art und Weise, also diese Sibylle Dingsbums hat das ja sehr gut zusammengefasst. Berg, ja. Wie hieß sie? Sibylle Berg. Sibylle Berg. Die hat das ja sehr schön zusammengefasst, dass das halt so ein Typ ist, der immer, ich sag's jetzt in meinen einfachen Worten, zwanghaft versucht, sich vor zwei Helme tragenden Soldaten zu stellen und aufgeregt halt zu symbolisieren. Ja. Und das ist mir wirklich das geht mir immer auf den Sack bei dem Vogel. Mittlerweile sehe ich von dem halt nichts mehr, weil er dieses Bild-Plus-Ding da eingeführt hat. Deswegen ist mir der Scheiß egal. Wenn der morgen erschossen wird, interessiert mich ein Scheiß. Ganz ehrlich. Ja, das ist es. Nee, ist mir scheißegal. Das ist jemand, der da wirkt. Und ich glaube, dass das ein Typ ist, der sich wirklich nur in diese Gefahr begibt, um Likes und Klicks zu generieren. Ich glaube, ich nehme ihm das nicht ab, dass es irgendwie ein Antrieb ist, hier journalistisch darüber zu berichten, was hier eigentlich abgeht. Denn da kommt nichts. Das ist einfach so eine Art Katastrophentourismus für alle. Er rennt da rum für uns alle, dass wir bei Periscope zugucken können, wie die Syrer über die Grenze machen. So. Aber mir fehlt da einfach eine gewisse journalistische Qualität, die ich vielleicht nicht, also nur weil er da mittendrin ist, heißt das nicht, dass er am besten aus dieser Position heraus berichten kann. Nämlich ganz im Gegenteil, habe ich mir das Gefühl, da geht es nur um das Knallen, um das Pengen, Blut, möglichst Aufgeregtheit simulieren, damit verbinde ich den, und der ging mir auch in seiner ganzen Art und Weise in der Sendung auf den Sack. Ich bin gerade auf seinem Twitter-Account und du hast mit allen Facetten deiner Aussage gerade recht. Chefreporter bei @Bild-Zeitung steht hier in seinem Profil. Dann hat er natürlich mit 13.000 Followern einen Verified-Account schon. Und auf seinem Bild hat er sein Handy, wie er wohl gerade ein Selfie von sich macht. Tja, das. Ja. Es ist halt eine komische Generation Menschen da so im Internet, habe ich irgendwann das Gefühl. Generation Ronsheimer. Es geht halt wirklich darum, möglichst viele Klicks mit irgendwas zu generieren. Und ich habe ehrlich gesagt vor der Ukraine oder vor dem Ukraine-Konflikt eigentlich gar nichts von dem mitbekommen. Zu dem Ukraine-Maidan. Da ging es für mich so los. Da habe ich zum ersten Mal was von Paul Ronsheimer gehört. Ja, genau. So, und dann habe ich mir das angeguckt und dann war das immer wirklich, also da ging er mir dann auch direkt schon auf den Sack, weil er rennt halt da rum und du hast wirklich das Gefühl, dass er zum einzigen Typen rennt, der einen Molotow-Cocktail in der Hand hat und stellt sich dann, hier geht's. Und dann guckt er immer so nach hinten. Und dann rennt er auf einmal. Nee, aber was ist denn jetzt los? Dann rennt er irgendwo hin. Die Menschen drängen. Und er redet ja auch keine ganzen Sätze, sondern hört dann immer zwischendrin auf und rennt wieder irgendwo anders hin. Das ist wie so Brennball oder irgendwas, was der da spielt. Meinst du, Paul Ronsheimer ist der uneheliche Sohn von Antonia Rados? Oh, das kann natürlich, da bist du natürlich in einer ganz großen Sache auf der Spur. Oder? Ich durchsuche gerade hier so ein bisschen die Timeline von Paul Ronsheimer. Und dann bin ich auf Kai Diekmann natürlich gestoßen. Habe ich angeklickt. Kai Diekmann ist blockiert von mir. Das gibt's ja nicht, oder? Das gibt's ja nicht. Dass ich den blockiert habe, das gibt's ja gar nicht. Hat der bestimmt schon mal auch dich angeschrieben, ob denn mal entblockst. Der hat mir bestimmt ein bisschen. Ist der auch in deinem Fitnessstudio eigentlich? Ich habe den Storch noch gar nicht getroffen. Das kann aber nur daran liegen, dass der so dünn ist, dass du den einfach nicht siehst. Ja. Oder dass du ihn ab und zu mal als Gewicht benutzt oder so. Sag mal, jetzt kommt mir gerade was. Nee, hoffentlich. Mach das mal lieber weg. Ja, was denn? Ich schicke dir jetzt ein Bild von Kai Diekmann, der hat ja jetzt keinen Bart mehr, keinen Vollbart mehr. Ach, hat er sich wieder abrasiert? Hat er sich abrasiert. Oh, bei manchen Dingen. Und das Bild, sag mal, das ist doch Danny Boone. Wer? Kennst du nicht Danny Boone? Nee. Mein Lieblingsregisseur aus Frankreich. Na, was denn jetzt, aus Paris oder aus Frankreich? Nee, dann doch lieber das ganze Land. Hat der abgenommen oder was, der Kai Diekmann? Der hat abgenommen. Das ist ja eine dumme Sau. Aber ja, aber jetzt, nee, bitte. Ich kenne den Regisseur gar nicht. Wie soll ich das jetzt variieren? Geh mal auf Google und dann Danybon. Ja, okay. Mhm. Ja, doch, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja. So, dann ging's. Mach doch mal. Ja. Guck doch mal das erste Bild, was du alleine siehst. Ja, das stimmt. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Nee, da gibt's nicht eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist derselbe Mensch. Stimmt, das ist er. So, die Henning, da brauche ich gar nichts sagen. Die Göring-Eckardt, die war mir einen Ticken sympathisch, muss ich sagen. Aber ich kann es halt nicht sagen, weil es ist halt eine Grüne. Also die sind mir nicht mehr sympathisch. Naja, was heißt Grüne? Es ist ja im Prinzip CDU-Light. Nee, das ist fast noch schlimmer. Weil bei CDU, der CDU weiß ich wenigstens, was ich bekomme. Es ist eine Diet-CDU. Nee, aber das trifft es eigentlich nicht, sondern ist eigentlich wie eine CDU, aber die Wirkung ist schlimmer. Nee, ja, okay, dann ist es eher eine Zero, weil was in der Coke Zero drin ist, das möchtest du nicht wissen. Doch. Was denn? Ein pures Nervengift. Was denn? Leicht abgeschwächtes Nervengift. Ja, und? Das ist für mich jetzt, sag ich mal, also beruhigt auch, oder? Mhm. Siehst du? Ich geh mal schiffen, mach mal den Song. Nee, noch nicht. Jetzt Nora Tschirner. So. Ja, aber wie noch nicht? Jetzt warte doch mal, du wirst ja wohl mal ein 20-Minuten-Gespräch aufrechterhalten können, ohne ständig pinkeln zu müssen. Du hast ja echt eine Konfirmandenblase. Was ist denn Plural von Tee? Tee. Ich habe 2 Tee getrunken. Ja. Und die jagen durch. Die jagen sofort durch. Nora Tschirner, ja, die geht mir halt immer auf den Sack irgendwie, aber erst seitdem das mit 2 Ohrnasen da war. Okay. Also als die noch bei Fritz moderiert hat, fand ich die auch toll. Und die hat auch so tolle Filme früher gemacht, die ich wirklich gut fand. Und ich habe immer so gedacht, endlich mal eine coole Alte, die versteht, wie soll man sagen, wie man mit diesem ganzen Medienrummel umgehen muss. Ja. Da möchte ich hier immer noch nicht absprechen. Also ich sage nicht, dass die zu blöde ist oder dass das so ein roter Teppich-Promi ist, so ein klassischer. Das möchte ich nicht sagen. Das sehe ich absolut nicht so. Absolut. Ja, aber wenn ich mich halt so... Also mein absoluter Lieblingsfilm von ihr war halt dieser Solo-Album. Und der hatte so... Hast du den gesehen? Solo-Album, ne. Ja, den fand ich toll. Und ich weiß nicht, aber das war so eine tolle Stimmung. Und so habe ich mir sie auch vorgestellt. Und in diese Vorstellung hat sowas wie Kein Ohrhasen und Til Schweiger halt nicht reingepasst. Und die hat übrigens auch mitgespielt. Sehe ich gerade, stimmt, den fand ich auch so toll. Wie Feuer und Flamme. Ach, den fand ich ja auch toll. Mein Gott, mit Tim Sander seinerseits. Ah, Tim Sander, Menschen, der junge Tim Sander wahrscheinlich der ganz noch. Junge, obwohl der Tim Sander ist ja immer, er altert ja auch gar nicht. Guck dir den mal an, wie Feuer und Flamme. Könnte natürlich sein, dass du jetzt ein bisschen zu alt dafür geworden bist mittlerweile. Obwohl mal, du mit deinen 21 Jahren, das geht eigentlich. So, jetzt. Sag mal, wie hieß, Nora Tschirner hatte ja auch eine große Plugging-Mission, wie der Hampelmann da, der Wettermann, der Wetterfrosch. Ja, du meinst, die hatte doch da so ein Nachrichtenteil da irgendwie. Ja, wie heißt denn das? Das hat sie so oft geplackt, dass es mir echt irgendwie hinten rausgefallen ist. Das hat mich auch nicht interessiert. Du hast gesagt Entertainment Weekly, aber ist was anderes. Irgendwie sowas in der Art war es aber. Kann ich jetzt Pipi machen gehen? Nee, jetzt mache ich aber schnell den Scheiß fertig hier. Wir möchten ja, haben wir doch die Gruppe. Im Schnelldurchlauf. Axel, ich kann nicht mehr. Oh ja, dann geh halt pinkeln. So, dann sage ich Folgendes, es ist ja so, eigentlich ist man das gar nicht gewohnt, dass man hier bei WhatsApp irgendwie ich sag mal jetzt, iTunes-Bewertung buhlt. Aber uns ist aufgefallen, dass bei iTunes, ja, ich sag mal so, der Bewertungsstand zwar noch ins Positive ausschlägt, aber ist eine gewisse, ja, Tendenz hin zur Negativität gibt. Und das können wir an dieser Stelle natürlich nicht gutheißen. Deswegen rufen wir jetzt eigentlich nicht direkt dazu auf, dass ihr uns bewertet, sondern wir haben uns Folgendes überlegt, wir werden in Zukunft eine Bewertungsmusik spielen. Also meistens dann, wenn der Chris aufs Klo muss, werde ich eine Musik aussuchen, die, sag ich mal jetzt so vom Stilmittel her, wirklich bewusst gewählt wurde. Das ist eine Musik, die darauf anspielt, wie ihr uns bewerten könntet. Und da geht's uns gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt hier von jedem 5 Sterne bekommen. Ja, es geht uns mehr darum, dass in der Überschrift, und das ist überhaupt das Allerwichtigste, es muss ein Text dazu geschrieben werden. Wie es halt immer so ist, die meisten, die schlecht bewerten, schreiben keinen Text dazu. Aber genau da würde mich ja der Grund der negativen Bewertung interessieren. Das heißt, ich rufe jetzt, Chris ist ja gerade nicht da, ich rufe jetzt eigentlich fast schon dazu auf, uns schlecht zu bewerten, dann in die Überschrift zu schreiben, und zwar also am besten nur das Wort nett. Warum? Das wird sich jetzt gleich in diesem Lied euch erklären. Und dann einen ernst gemeinten Text, warum wir nur nett sind und nicht zum Beispiel supergeil. Also ihr könnt natürlich auch schreiben, hier, Mensch, das ist ein toller Podcast, das würden wir auch gut finden, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, mir ist es bei WhatsApp nicht so wichtig, warum jemand WhatsApp hört. Mir ist es eigentlich wichtiger zu erfahren, warum jemand kein WhatsApp hört. Das würde mich viel, viel mehr interessieren. Oder warum jemand sich WhatsApp angehört hat und dann sagt, nee, das ist ein Dreck, das möchte ich nicht mehr hören. Das interessiert mich wirklich brennend. Deshalb ist es eher eine Motivation dahin zu, dass ihr euch die Zeit nehmt, kurz zu formulieren, warum WhatsApp nichts für euch ist. Und dann, wie gesagt, die Überschrift nett. Und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt im nächsten Stück. Ich hoffe, ihr habt das jetzt genutzt, um eine adäquate Bewertung auf iTunes zu verfassen. Danke, Anke. So, Chris, bist du wieder da, bist du entleert, hast du die Blase komplett durchgespült? Habe ich komplett durchgespült. Das ist danke für die Nachfrage. Wundervoll. Und ich gehe jetzt nur mal ganz kurz hier drüber, ob es noch jemanden gibt, zu dem ich unbedingt was sagen will. Ich glaube nämlich nicht. Cat Kaufmann sieht irgendwie geil aus, muss ich noch sagen. Der Rest ist mir Cat egal. Kaufmann. Oder Cat Kaufmann, das war diese... Geile die geheult hat, als der Syrer geredet hat, ne? Der kam ja gar nicht aus Syrien, oder? Was? Nee, ich glaube nicht, dass da jemand geheult hat. Sophie Hunger, die ist auch, die finde ich spannend, aber die sagt nicht so viel. Den Flüchtling, der ging mir auf den Sack. Also nicht, weil er ein Flüchtling war. Warte mal, welche waren das? Es gab mit der Lederjacke und mit der Mütze, welche war das? Das war Sophie Hunger. Schlimm, der schlimmste Mensch der Welt. Nee, die, ich glaube, dass das ein, dass die ein paar schöne Gesprächsthemen auf Lager hat. Mit der würde ich zum Beispiel mal gerne reden. Am besten in so einer Umgebung, in so einer, im Atelier. Und wir sind beide nackt. Und sitzen auf einem Haufen Scheiße. Das würde ich mir irgendwie gut vorstellen können. Dieser Flüchtling, ich weiß auch nicht warum, das ging mir, vielleicht ging mir nicht der Flüchtling auf den Sack, sondern dass es ein Flüchtling war. Nee. Moment, das muss ich natürlich jetzt gerade stellen. Ich fand die ganzen Geschichten, die er erzählt hat, fand ich wirklich so gut, weil er so authentisch und so war, aber dich hat es gestört, dass es ein Flüchtling war. So nach dem Motto, ja, hier drücken wir den nochmal in die Sendung, weißt du? Dass ja, wir hier noch genau. Ein bisschen, das meine ich ja. Damit. Ich fand den Typ nämlich super. Ja, ich hätte gern mehr sogar erfahren. So sieht es nämlich aus, aber ich finde, er hatte schon relativ viel Redeanteil, was ich gut fand. Ich fand sein Deutsch, fand ich wirklich phänomenal. Naja, jetzt, aber, also da muss ich mal einschreiten. Das hat ja der blöde Nikolaus Blome auch gesagt. Also das war ein Deutsch, ja. Das konnte man kaum verstehen. Ich hab's verstanden. Also ich rede beruflich nur mit so welchen Sprachkenntnissen. Gut. Schön, dass du deine Haftanstellzelle dein Geld verdienst, aber ich habe wirklich kaum ein Wort verstanden und dann muss man dem Mann nicht sagen, dass er besonders gut Deutsch kann. Das ist wie, wenn man zum Kind zum Beispiel bei mir zu Hause, wenn Mia irgendwie, weiß ich nicht, mal einen Kreis malt und da nur eine kleine Ecke drin ist, da kannst du auch nicht sagen, Mensch, ist aber ein toller Ball. Nee, dann musst du sagen, das ist geometrisch falsch, das ist scheiße, mach das nochmal. Und so muss man da hätte man jeden Satz, den er falsch gesagt hat, hätte ich ihn verbessert. Hätte gesagt, nee, du musst es so und so sagen. Die Betonung, Grammatik hätte ich alles direkt immer, hätte ich es ihm reingewirkt. Und ich hätte auch ihm so ein bisschen Angst gemacht und gesagt, du weißt aber schon, dass wenn du bis zu Ende der Sendung hier deinen Namen nicht richtig sagen kannst auf Deutsch und wo du herkommst, dann weisen wir dich sofort. Dann sagt die Kat, dass du ihr an die Titten gefasst hast. Ja. So, einfach mal ein bisschen Druck aufbauen in solchen Situationen. Das hatten die nämlich, glaube ich, noch sonst gar nicht, diesen Druck. Glaube ich jetzt jedenfalls. Oder gibt es da Flüchtlinge, die mal Druck hatten? Nee, Quatsch, nein. Ist immer, wenn sie auf dem Boot waren und auf Toilette mussten. Also ansonsten. Das stimmt. Wie macht man das eigentlich, wa? Fragt man sich da. Über die Rinne schiffen. Die also pinkeln dann ins Meer, oder? Willst du mir sagen, dass da die ganzen Flüchtlinge ins Meer pinkeln? Also, hast du recht. Da werden wahrscheinlich ein Dixi-Klo auf dem Schlauchboot haben. Regen die Leute sich auf, dass in Syrien Krankenhäuser beschossen werden? Dabei schifft die halbe Welt ins Mittelmeer. Das gibt's doch gar nicht. Also. Darum soll sich mal der Putin kümmern. Das stimmt, dass man da mal flächendeckend diese blaue Flüssigkeit ins Meer schüttet, die sprengt. Man sonst in die Dixi-Klos reinpumpt. Ja, so. Oder das Meer in die Luft sprengt. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf verweisen, dass es ganz wichtig ist, dass ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreibt und einfach mal sagt, warum ihr die Sendung nicht hört. Also, das würde ich gut finden an der Stelle. Aber wenn wir bei Syrien sind, das ist ein harter Bruch. Nee, pass auf, ich muss jetzt ein anderes Thema ansprechen. Das muss ich dich jetzt mal schnell fragen. Also zum Star Wars Trailer will ich überhaupt nichts hören, weil da ist ja überhaupt, das war ja nichts. So. So ein Quark, Alter. Da wird ein Trailer gemacht. Ja, das. Weil, das gibt's doch gar nicht. Nee. Das ist so ein Scheiß. Und ich dachte wirklich so, ich habe mir, das ist sowieso das Absurdeste an und, also das ist so völlig absurd. Und zwar habe ich mich gefreut, als ich gelesen habe, es gibt einen Star Wars 8 Trailer. Also ich habe ja nun wirklich mit Star Wars nichts am Hut, aber ich habe mir gedacht, ach, das ist immer lustig, weil das immer so ein Hype ist im Internet und die Trailer sind ja gut, das brauchen wir ja überhaupt nicht drüber reden. Ja. Dann gucke ich mir den Trailer an und denk so, nee, ihr habt echt einen Schuss nicht mehr gehört. Also, und das ist fürchterlich, diese Trailer-Scheiße. Ich habe heute um 6.24 Uhr den Trailer geschickt bekommen von meinem Local Star Wars Dealer und selbst der fand ihn, das hätten sich die Jungs auch wirklich sparen können mit dem Untertitel. Also, es ist so ein Quark, wirklich. Und ich hab da diesen Thumbnail gesehen mit Luke und, oh, geil, du guck ich mir jetzt an. Ja, nee, also so ein Quark, du. Und? Also so ein Quark. Aber Daisy Ridley, da muss man ganz ehrlich sagen, also der würde ich im Atelier gerne mal nackt auf dem Haufen Scheiße sitzen. Ja, da gibt's so einige. Aber wie fandst du jetzt den finalen Batman-Superman-Trailer? Eigentlich gesehen, interessiert mich überhaupt und ganz und gar nicht. Ach so, na, dann bin ich mal gespannt, ob das so bleibt bei dir. Ja, ich werde natürlich gucken. Aber das meine ich ja eben, der Film interessiert dich ja schon. Also, was war der letzte Trailer? War das der Trailer, wo Batman da so CQC-artig da die ganzen, wo er aus dem Boden rausgeschossen kam? Was ist ein CQC? Also Close Quarter Combat, wo er so pam, pam, pam. Was so. Ist ein Close Quarter Combat? Naja, so ganz dicht Mann an Mann, so pam, du, Mensch, was labert denn sowas? Ja. Also wo, in welchen Umfeld wird denn so geredet? Also wenn du, also du hast anscheinend noch nie Metal Gear Solid 3 Snake Eater gespielt. Nee, da, Entschuldigung, da hatte ich noch keine PlayStation 1 oder ja, gut, was das war. Gut, da redet man so. Okay, dann weiß ich das jetzt. Habe ich was dazugelernt. Ich kann dir nur sagen, dass der jetzt am Montag oder am Sonntag kam er raus. Ja, habe ich den bestimmt gesehen. Der stand irgendwie so dran, finaler Batman-Dingsbums, Superman-Trailer. Und dann ist mir wieder genau das Gleiche passiert. Also das war eigentlich die Geschichte dieses Films für mich. Nämlich, ich sehe den Trailer, sehe Batman und denke so, oh cool. Und dann sehe ich Ben Affleck. Und dann ist sofort alles kaputt. Das ist wirklich total, das ist für mich unvorstellbar, wie dieser Mensch in diesem Film mitspielen kann. Es kann nicht gut sein. Da wäre ich wahnsinnig. Auch schon dieser Superman-Hammel, der Superman spielt. Wie heißt der nochmal? Henry Cavill. Ganz fürchterlich. Geht nicht. Gibt's jemanden, du hörst ja viel so Geek- Podcast. Gibt's da jemanden? Aus Portland, Oregon direkt gesendet werden. Okay. Aber aus Bären. Gibt's irgendjemanden, der diesen Henry Cavill, richtig ausgesprochen? Ja. Abfeiert? Ja. Als Clark Kent? Kann ich dir nämlich sagen. Nee. Kann ich sogar wohnt in diesem Haushalt. Du? Nein, ich hasse den Typen. Lilly. Ich habe auch Codename Uncle nicht. Lilly findet den Typen rattengeil. Optisch. Optisch, ja. Das ist was anderes, das lasse ich ja durchgehen. Das kann ja jeder jeden finden, wie er will. Aber ich meine rein von der Besetzung als Superman. Nee, da kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch ein Skandal, dass so eine Wichsfresse da diesen Superman spielt. Das macht mich aggressiv. Batman und Superman nicht so sehr, aber Batman, das steht für mich für bestimmte Charakter, also einfach so Schauspieler, die eine gewisse Coolness versprühen und nicht so auf so einen Speckklumpen da. Alter, das ist ja fürchterlich. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lilly den rein vom Övre her abfeiert, sondern nur die findet den rattenscharf. Also das kann ich dazu sagen. Ist auch merkwürdig, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt gerade der schönste Mann der Welt. Aber gut, das ist auch so eine Geschichte. Aber ich glaube, also da muss ich jetzt mal eine Markus-Lanze brechen. Also ich glaube, der ist aber jetzt auch nicht der hässlichste Mensch der Welt. Nee, klar, nach unten geht's immer. Aber wir können das jetzt noch eine halbe Stunde weiter so machen, aber auch nicht der schönste Mann der Welt. Jetzt kannst du noch mal, jetzt gucke ich mir gerade noch mal so Bilder an, wo er nicht aussieht. Also ich glaube, der ist jetzt nicht so unhässlich. Nein, der ist nicht hässlich, das sage ich ja nicht, aber es ist auch nicht der Typ, der geht mir einfach auf den Sack. Das muss reichen hier als Argumentation. Natürlich. Und der soll sich verpissen. Alle beide. Ich hoffe, dass der Film keine Fortsetzung findet. Gibt es da schon Gerüchte? Das ist der Start vom DC Cinematic Universe. Na klar. Können die nicht beide sterben im ersten Teil? Ja, das wäre schön, aber der Film heißt doch Batman vs. Superman Dawn of Justice. Das heißt Dawn of Justice League eigentlich. Und in dem Film ist ja auch Wonder Woman dabei, da ist ja auch Aquaman dabei. Übrigens Aquaman, gespielt von Jason Momoa, den viele findige Game of Thrones Leute noch kennen dürften, als den Eierkopf aus der ersten Staffel, der Khaleesi geknallt hat. Den Kleinen da, der die Stimme Peter Dinklage spielt Aquaman. Genau, die kleine Kaulquappe. ja, also ich werde mir ihn auf. Übrigens, einen finde ich ja super besetzt, also von den Trailern her. Das ist dieser Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Das fand ich, also ich weiß nicht warum. Ja. Den habe ich irgendwie gesehen in diesen Trailern und dachte so, geil. Also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber weil Jesse Eisenberg phänomenal ist. Habe ich von dem schon mal einen Film gesehen? Also nur hör mal auf. Social Network? Nee, habe ich nicht geguckt. Du hast Social Network habe ich nicht geguckt, nee. Warum sagst du das so despektierlich? So spreche ich es immer aus. Social Network ist doch ganz klar. Was guckst du denn heute Abend? Guckst Social Network? David Fincher. Ist ein Film, den will ich immer gucken, aber... Aber du hast doch Zombieland bestimmt gesehen. Hab ich auch nicht geguckt. Da gibt's ja nicht. Da gibt's. Hast du Now You See Me gesehen, wo sie den Tresor klauen? Das ist ein Zauberfilm? Glaub nicht. Also ich kann mich an keinen Zauberfilm... Den letzten Zauberfilm, den ich geguckt habe, der hieß Harry Potter und das war 2001 oder 2. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich kenne von dem Vogel nischt. Also ich habe den jetzt wirklich nur in diesem Trailer gesehen und das hat mir gereicht, um zu sagen, dass ich mich auf ihn freue. Ja, natürlich, toll. So. Toll. Aber man muss grundsätzlich sagen, man sagt ja auch so im Cineasmuskreisen sagt man ja, dass Superheldenfilme die Westernfilme unserer Zeit sind. Ja, ich finde es auch. ich find's schwierig, dass es wirklich so eine extreme Häufung an Superheldenfilme gibt, ja, weil ja. diese, ich muss noch einen draufsetzen, Spirale einfach irgendwann nicht mehr, da ist das Ende sozusagen erreicht irgendwann. Das ist eigentlich schade, weil es gibt so viel geile Franchises und man hat so das, ja, das ist doch die Mehrzahl von Franchise. Ja. Franchises. Man hat so das Gefühl, dass eigentlich da jetzt schon alles erzählt oder nicht erzählt wurde, aber alles in Szene gesetzt wurde, was man so in Szene setzen kann, dass es eigentlich kaum noch eine Steigerung gibt. Und wenn man steigert, das alles immer so, ja, ich sag jetzt mal nicht unrealistisch bei einem Superheldenfilm, aber es wirkt halt zu sehr over the top oft. Ja, aber jeder Superheldenfilm ist, das siehst du ja jetzt an Deadpool, es ist der erfolgreichste Februar-Launch aller Zeiten. Ja, darauf gebe ich immer nichts. Das ist ja, meine Güte, aber das ist ja nun nicht so, als wenn du sagen kannst, also das ist ja ein völliger Flop. Also der hat ja schon was vorzuweisen, der Film. Zweite Teil ist ja jetzt auch schon bestätigt von Deadpool. Aber Superheldenfilme sind einfach die Western unserer Zeit. Als in den 50ern, 60ern die Westernfilme aufkamen, war jeder Film ein Blockbuster. Da rede ich nicht von The Good, The Bad, The Ugly oder Schön wie das Lied von Tod, sondern jeder Scheiß, der ins Kino kam, bumm, die Leute waren drin. Das ist jetzt genauso wie mit den Superheldenfilmen. Ja, nur, dass sie sich natürlich jetzt einfacher machen als damals. Also, du hast ja jetzt im Endeffekt immer schon so eine Vorlage, die du nur noch cineastisch verarbeiten musst. Und es kommt fast gar nicht mehr so sehr auf den Schauspieler an sich an. Mhm. Also, das sage ich nämlich jetzt deshalb, weil ich oft das Gefühl habe, dass es wirklich nur darum geht, einen Bekannten als irgendeinen Superhelden darzustellen. Also, es macht natürlich jetzt hier mit diesem Henry Cavill, ich habe den Nachnamen wieder vergessen, habe ich bestimmt jetzt falsch gesagt, Henry Cavill oder wie der hieß, da macht das jetzt, da reißt das Ganze so ein bisschen aus oder franzt so ein bisschen aus, aber ansonsten sind die ganzen Superhelden erwartungsgemäß mit bekannten Schauspielern bestückt. Die ganzen Filme sind doch immer, gerade jetzt dieser Batman vs. Superman, das ist ja der Start von dem ganzen Universum, was DC da starten will. Ben Affleck mag ich nicht, überhaupt nicht. Ich mochte den Marsianer, aber jetzt mal egal. Ja, der Marsianer hat jetzt wenig mit Ben Affleck zu tun. Das stimmt, das war Matt Damon. Ja, den könnte ich mir auch nicht als Batman vorstellen. Nein, absolut nicht. Aber da spielen so viele große Schauspieler mit, ne? Also, wie sind die Olle da? Was wird denn über die Alte gesagt, über diese die Wonder Woman spielt. Ich kenne die nicht. Wie was über die gesagt hat? Naja, ist das jemand, da sagen sie, das ist eine gute Besetzung oder was ist so das Gefühl? Also für mich zum Beispiel ist ja, also ich freue mich ja wahnsinnig, ich weiß, du hast den Film jetzt schon, aber ich freue mich wahnsinnig auf Suicide Squad. Ich weiß nicht warum, ich freue mich einfach drauf. Und ein ganz wichtiger Grund ist natürlich Margot Robbie. Die so als klar, die möchten wir beide ja auch mal gerne als Harley Quinn. Das ist zum ersten Mal, habe ich mir überlegt, so eine scheiß Figur zu kaufen. Hast du diese Suicide Squad Figuren gesehen, die es jetzt gibt? Nee, habe ich nicht gesehen. Was, die sehen so geil aus, kostet aber $150. Bitte. Und ja, aber die sehen so realistisch aus, das ist Wahnsinn. Und da habe ich mir fast mal überlegt, also nicht für $150, aber meistens ist es ja so, wenn du nicht gleich eine vorbestellst, kosten sie danach das Doppelte, weil sie dann so Sammlerstücken werden. Ja. Aber das habe ich mir wirklich so ganz kurz habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, Mensch, so, auf was ich hinaus will, auf die freue ich mich ja und wenn ich die Trailer sehe, habe ich auch das Gefühl, dass die da genau reinpasst. So stelle ich mir Harley Quinn vor. Das bei Wonder Woman auch so? Weil wenn ich jetzt die Tussi einfach nur google, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gal Gadot? Ich weiß nicht, ich weiß nur, was es für einen riesigen Aufschrei um die Alte gab. Ja, und positiv oder negativ? Absolut negativ, weißt du, wie die ganzen Comic-Nerds sind, die sind ja noch schlimmer als normale Nerds. Die haben sich darüber beschwert, dass sie zu kleine Brüste hat und überhaupt nicht ins Raster von Wonder Woman passt. Ja, das finde ich schon wichtig, dass die große Brüste hat, das stimmt. Ja, ich ja auch, aber dass man da, die haben die ja aufs Tiefste beleidigt und die darf das nicht machen, die Brüste, wie sieht denn das aus und so. Und du glaubst ja gar nicht, was es in dieser ganzen Comic-Geschichten Bubble für Aufschrei gibt über die ganzen Kostüme, die zum ersten Mal herauskommen. Ja, das ist das Gute für mich. Ich befinde mich nicht in diesem Universum. Das ist für mich alles. Deswegen vielleicht ist genau das der Grund, warum Gotham bei mir gut funktioniert. Ich sehe Gotham so ein bisschen wie eine Einführung in dieses DC-Universum. Oh ja, na gut. Na, sagen wir mal so, ich finde das zum Beispiel cool, dass du siehst, wie der Pinguin zum Pinguin wird. Ja, interessiert mich überhaupt nicht. Kann ich gut nachvollziehen, aber du weißt es wahrscheinlich auch. Nee, also ich weiß, dass, also Couplepot heißt er doch, ne? Ja, ja, also aber du kennst das wahrscheinlich von Comics. Ich weiß aus dem Tim Burton-Film, wie er dazu wurde, da, ja. das meine ich halt. Und das, da habe ich halt überhaupt keinen Einblick. Und mir gefällt das auch mal zu sehen, wie, also ich habe natürlich diesen ersten Batman damals gesehen. Wer war denn nochmal hier der? Es war doch der von Birdman. Wie ist denn der nochmal? Von Birdman. Wie ist der? Mace Windu. Nein. Wie hieß der? Mensch, Michael Keaton, genau. Den Batman habe ich damals auch gesehen. Und okay, gerade Harley Quinn. Und ich hab aber gar nicht gewusst, wie das dann sich entwickelt hat mit dem Jungen. Also ich wusste, der wurde dann Batman, aber ich habe mich trotzdem schon mal so gefragt, ja, also wie wurden der da aufgefangen sozusagen und wie ist die ganze Maschinerie ins Laufen gekommen? Das wusstest du das? Nö. Ja, aber das hat mich jetzt zum Beispiel interessiert. Das fand ich jetzt interessant bei Gotham. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann bis jetzt nichts Negatives sagen. Vielleicht, weil ich diese ganzen anderen Informationen nicht habe. Du bist ja fast schon so eine Art Comic-Nerd. Ja? Und das ist eigentlich ich finde das halt so langweilig, dieses ganze Comic-Gedöns. Ich finde das interessant. Also ich kriege das ja, ja, natürlich ist das okay. Nein, aber ich lese ja keine Comics. Und da bin ich, glaube ich, am allerweitesten entfernt, ein Comic-Nerd zu sein. Ich lese halt gar keine. Ja, aber du Podcasts darüber. Also es ist ja schon sowas, wo du dann immer ins Labern kommst, wenn du über DC oder Marvel sprichst. Also es ist ja schon was dich interessiert. Ja, absolut. Natürlich. Ich hab ja auch diesen Civil War, den Roman gelesen und so. Das interessiert mich auch wirklich. Aber ich lese keine Comics. Ich habe von Batman, das ist aber auch schon Jahre her, da gibt es so abgeschlossene Storyline, so dickere Comics sind das. Da habe ich mir die besten, weil die wirklich so abgefeiert wurden, so Killing Joke und so diese ganzen Sachen, die habe ich mir alle gekauft. Das sind 5, 6 Stück oder so, aber seitdem nie wieder was. Also ich lese keine Comics, aber ich interessiere mich dafür, was ein bisschen paradox ist. Nee, also das ist ein Universum, das mich wirklich überhaupt nicht tangiert. Also das ist ganz merkwürdig, da bin ich nie mit warm geworden. Und das war auch ein großer Grund, warum ich mir lange die ganzen Filme nicht angeguckt habe. Also ich habe ja, wenn man mal ehrlich ist, wirklich erst mit Avengers mich überhaupt in dieses ganze Universum reingewagt, sage ich jetzt mal. Natürlich habe ich einen Batman gesehen und so, aber das sind ja so Filme, das war damals eine andere Zeit, da stand dieses komplette Universum und auch die die großen Publisher, kann man das so sagen? DC und Marvel, kann man die als Publisher bezeichnen? Ja. Die standen dann auch nicht so richtig im Vordergrund. Verlage sind sie eigentlich, ne? Was sind's? Ein Verlag. Ja, genau, die Verlege, genau, das ist es. Und also das, da bin ich erst jetzt so. Ja, aber auch nicht. Ja, per se sind die ganzen Marvel-Filme ja bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel den ersten Captain America, was eine unfassbare Frechheit ist, der Film, sind das ja alles keine Totalausfälle. Ja, das ist halt Popcorn-Kino. Ja, absolut, aber hast du mal den zweiten Captain America, den Winter Soldier gesehen? Nein. Es ist ein hervorragender, für sich stehender, hervorragender. So im Style der 70er Jahre, so Agentenfilm. Aber hervorragend, der Film, wirklich. Das ist halt, für mich ist halt immer das Problem, das ist nicht ganz mein Geschmack und dann ist es schwierig. Also, ich gucke mir sowas im Kino an und wie gesagt, Popcorn-Film macht Spaß und fertig. Aber das ist nichts, das mich danach weiter interessiert oder so. Also, ich erkenne da nicht die Großartigkeit des Filmes, also diesen künstlerischen Mehrwert. Den gibt mir dieser Film in dem Moment nicht. Ja. Weil der Film eigentlich also seine Klasse nur am Computer bekommt. Also es ist jetzt keine schauspielerische Glanzleistung. Das Buch ist nicht wahnsinnig gut oder sonst irgendwas. Also das, auf was ich eigentlich achte, um einen Film wirklich abzufeiern, das bietet mir diese ganze Marvel- und DC-Scheiße nicht. Also das ist zum Beispiel auch die Dialoge und so. Das ist halt alles Dreck. Also aber nicht, ich meine das gar nicht so böse, wie es klingt, sondern man muss es halt so nehmen, wie es ist. Das ist Popcorn-Kino und ich gucke mir lieber Avengers an, als zum Beispiel Transformers oder so ein Dreck. Weil absolut. So. Aber ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, weiß ich nicht, sag mal, was schreien die denn da draußen so rum? Wenn ich jetzt hier die Wahl hätte zwischen einem eher ruhigeren Film, der aber mehr Geschichte verspricht, dann nehme ich eher den als Avengers, sage ich jetzt mal so. Und du bist ja schon so ein Typ, der fast bei diesen Comic-Verfilmungen, nenne ich es jetzt mal, wirklich eigentlich immer jedes erste Wochenende direkt reinrennt. Ja, in der Regel ja. Jetzt auch Civil War kommt am 27.04. und so, ist auch schon jetzt hier geplant und alles. Also da sind wir dann am ersten Freitag, sind wir dann da schon drin. Ja, das ist ja sowas, habe ich auch noch nie verstanden. dieses, also ich, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt montags ins Kino gegangen wäre, dann wäre ich auch in diesen Film gegangen. Ja, aber Tobi ist ja nicht da, deswegen gehen wir erst nächste Woche. Also bei mir ist es immer abhängig, was Film läuft. Denn jetzt Deadpool. Deadpool, ja, auf jeden Fall. Es ist immer abhängig, was läuft und wie viele Leute sind da drin. Wenn jetzt zwei Filme zur Auswahl stehen, die wir gucken wollen, dann nehmen wir oft den Film, in dem jetzt, sag ich mal, noch nicht oder zurzeit nicht so viele Leute drin sind und gucken uns halt dann zum Beispiel Deadpool eine Woche oder zwei Wochen später an. So. Mhm. Aber es gibt ja wirklich viele, da bist du ja keine Ausnahme, die in diese Filme am liebsten um 0 Uhr mittwochs noch reinrennen, um den als erstes gesehen zu haben. Habe ich noch nie verstanden. Hast du noch nie verstanden? Musst du auch nicht verstehen. Verlange ich auch nicht, dass du das verstehst. Ich bin, also beziehungsweise bei Star Wars waren wir im ersten Tag und Deadpool waren wir ja auch am zweiten Tag und so oder Drive zum Beispiel war ich halt auch am ersten Tag, aber das ist jetzt eine andere Chose. Aber ich nehme da gerne den Hype mit. Weißt du, das ist der Boiling Point vom Hype und dann gehe ich da auch rein, weißt du? Und dann aber wo ich das findet auch der statt, dieser Hype? Also bei mir findet der halt nirgendwo statt. Ja, aber wo erlebst du da einen Hype? Also im Internet, Trailer, Podcasts, überall. Also weil das geht völlig, ich höre dann halt nicht die Podcasts, in denen darüber gesprochen wird wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich. Aber bei mir kommt da überhaupt kein Hype an. Also es kommt halt dann auf Twitter, klar, kommt dann immer so eine Welle, die aber meistens getrieben wird von irgendwelchen Blogs oder eben Podcasts oder sogenannten Film-Nerds und so, die hashtaggen da das ganze Internet voll mit, aber so die durchschnittlichen Leute, die ich so kenne, ich nenne die jetzt durchschnittlich, meine das nicht negativ, da ist das jetzt nicht so, dass da so ein Durchdrehen stattfindet und so ein, ich muss das jetzt sehen, es ist der erste Tag, ich kann das nicht erst am dritten Tag sehen, bist du bescheuert, wir können das doch nicht am dritten Tag gucken. Mir hat jemand erzählt von einem Kino, das ich sehr gut kenne, dass ihm Geld geboten wurde, wenn die den Star Wars ihm und seinen Kumpels irgendwie, ich weiß nicht, also die hatten halt keine Nachtvorstellung. Der lief, glaube ich, von Mittwoch auf Donnerstag das erste Mal im deutschen Kino, oder? Oder von Dienstag auf Mittwoch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hätten die ihm Geld gezahlt, wenn sie für die so eine Nachtvorstellung gemacht hätten, was ja wahrscheinlich rechtlich gar kein Problem gewesen wäre, weil wenn 0 Uhr, also ab 0 Uhr darfst du den ja zeigen. Ja, da lief er ja auch normal im Kino. Ja, aber bei uns gab es so eine Nachtvorstellung nicht, weil einfach keine Nachfrage da war. Da gab es ja auch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Da gab es auch für den ersten Tag noch Karten. Also, das war jetzt nicht das Problem. Aber sei es drum, die haben ihm praktisch Geld geboten, damit sie den ja auch um 0 Uhr schon sehen können. Dann hat er gesagt, nee, ich stehe doch hier nicht nachts auf und oder bleib so lange wach oder weißt du, guck, mein Kino ist zu und fertig. Aber das ist, wenn der, da braucht man auch überhaupt nicht drüber reden. Ich finde es okay. Jemand, der da halt extremer Fan von ist, für den ist es halt eine Offenbarung, dass jetzt Star Wars 7 ins Kino kommt, sag ich mal. Aber ich versuche sowas halt immer gerne irgendwie zu verstehen. Also ich würde es gerne wissen, oder ich würde vielleicht sogar gerne selber diese Lust erfahren. Ricky, Gefühle kann man nicht immer verstehen. Aber ich würde es gerne erfahren, weißt du, ich würde gerne auch so ein Gefühl haben, so eine Ungeduld, so, ich kann, so, wie früher als kleines Kind, wenn man einen Geburtstag hatte. Ja, so schlimm ist es ja nun nicht. Bei manchen schon. Ey, hast du natürlich bei GameStar den Vogel gesehen, den asiatisch aussehenden Typen, der nach Star Wars, der konnte kaum noch atmen. Also, die haben doch nach der Pressevorstellung dann diesen Podcast oder diesen Videocast da aufgenommen, der ist ja völlig durchgedreht, als er gesagt hat, die waren so smart, die haben sogar die Magazine von links auf rechts gedreht. Wie kann man denn nur daran denken? Weißt du das noch? Ja, ich weiß, dass der nur hyperventiliert hat, die komplette Folge über. Und da saß ich wirklich so davor und dachte, sag mal, das ist, entweder bin ich bescheuert oder der. Ich habe mich dann ich habe mich dann dazu entschlossen zu sagen, dass er bescheuert ist. Aber er ist halt ein wahnsinniger Fan. Der wusste ja auch alles. Der hat, da kam so ein Trailer. Du kennst ja auch dieses Rewind-Trailer-Zeug und so. Ist auch was, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber auch das ist. Das gucke ich mir bei GameStar ganz gerne an. Ich glaube, dass das viele Leute gefällt. Die haben ja auch immer viele Abrufe. Auf jeden Fall machen die so einen Rewind-Trailer von so einem 2-Minuten-Star-Wars-Trailer, geht über 35 Minuten und es gibt kein Frame, wo er nicht irgendwie noch wirklich eine 3-minütige Story dazu hat oder so. Der Typ oder was? Ja! Der hat es gibt vielleicht Leute, die noch mehr über Star Wars wissen als der. Da bin ich mir relativ sicher, dass es so Leute gibt. Aber ich habe die noch nicht kennengelernt. Also das ist ein Wissen gewesen, selbst in so Nerd, also ich mit Abstrichen höre ich ja so Freakshow und sowas, und da wurde halt auch über Star Wars gesprochen, und natürlich sind es auch Nerds und kennen viel, was mit Star Wars und so zu tun hat. Das ist so ein Wissen, ja, das wissen viele. Ja, also das, ja. Ich nicht, aber viele, die sich halt mit dem Film beschäftigen. Ja. Aber der Typ, das... Nee, also wirklich, hier, habt ihr gesehen, bei der einen Pistole, da war innen noch so eine Gravur drin, ne? Macht man nochmal zurück, du siehst es gar nicht richtig. Er sagt, nee, sie müssen auch ein bisschen weiter weggehen, und da hat er dann so eine hohe Stimme auch immer, also, ich hab das, aber du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also, das ist halt ein absolutes Leben. Und die Leute rennen dann natürlich am ersten Tag, in der ersten Minute ins Kino. So einer, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der darf auch darüber reden, weil da ziehst du was raus. Weißt du, weil der ist völlig obsessed von dem Kram. Da habe ich mir ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Weil das ist ja auch so in unserer Zeit mittlerweile so, dass man immer Angst hat, über Sachen zu sprechen, wo man jetzt nicht so viel drüber weiß, aber man möchte vielleicht was dazu sagen. Weil es ist ja heute immer so, erstens mal, du kannst schwer Leute blenden, weil alles ist googelbar. Also wenn ich jetzt dir erzählen würde, ja, letzte Woche habe ich ein Probetraining beim VfB gehabt, ich spiele jetzt in der zweiten Mannschaft mit. So. Naja, schlechtes Beispiel. Würdest vielleicht nicht direkt googeln, weil du es mir zutrauen würdest. Ja, natürlich, aber ich sag mal so, wenn es jemand überprüfen würde, es wäre kein Problem. Ja, vor 20 Jahren kannst du sowas sagen. Hört kein Mensch durchtesten können. Es kam nicht im Fernsehen, wurde nirgendwo drüber berichtet. So. Sprich, auf was ich hinaus will, ist, wenn du halt manche Sachen nicht so weißt und möchtest aber darüber reden, musst du halt damit leben, dass dann irgendjemand kommt und sagt, hier, das ist aber nicht so, oder hast ja gar keine Ahnung, wie das vor 44 Jahren war, da hat der eine mal einen roten Schlüpper getragen, deswegen hat er jetzt ein grünes Visier. So, aber so ist es ja. Das kotzt mich so ein bisschen an, weil das nimmt natürlich so Leuten die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel, um jetzt mal das auf mich zu münzen, wie jetzt jemand wie mich, der noch nichts von Star Wars gesehen hat und sich fast nicht traut, einfach nur, nicht traut ist falsch, aber ich werde halt nicht darüber reden, weil alles, was ich sage, ernte ich halt dann so eine Reaktion, so, ja, ist klar, geh mal darüber spielen mit den Kleinkindern und da kannst du denen das erzählen, dass bei Star Wars Chewbacca mitmacht. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, findest du das nicht auch doof, dass man sie immer so ein bisschen zurückhalten muss mit dem, was man erzählen möchte, oder dass man das automatisch macht, so muss man es ja eigentlich sagen. Ja, finde ich auch doof, aber so ist es nun mal heutzutage, ne? Dass man wirklich gläsern ist in dem, was man sagt. Ja, aber darum geht es mir ja gar nicht so sehr. Es geht mir ja nicht darum, dass jemand gläsern ist, sondern mir geht es wirklich explizit darum, dass man sich schon darauf so einstellt und dann eher nichts sagt oder versucht, sich dann krampfhaft Wissen drauf zu schaffen, um dann darüber was sagen zu können. Weißt du, also für mich ist das beste Beispiel zum Beispiel der MMA-Podcast. Ich kann nicht in diesen Podcast reingehen, ohne alles zu wissen, was in der Woche passiert ist. Das ist so, das ist für mich ganz klar. Wenn ich hier einen Podcast drüber mache, muss ich darüber alles wissen. Also wenn ich keinen Laber-Podcast wie jetzt bei What's Up irgendwas mache, das ist was anderes, das ist mir scheißegal. Das ist für mich wie ein Telefonat mit dir. Aber wenn ich jetzt einen Podcast zum Thema Wrestling, Fußball oder MMA mache, möchte ich alles wissen, was an diesem Tag passiert ist oder an dieser Woche passiert ist. Und das finde ich eigentlich doof, weil eigentlich möchte man ja vielleicht auch einfach nur so zusammensitzen und das, wie wir es ganz am Anfang zum Beispiel bei MMA Radio gemacht haben, einfach nur darüber reden, was man so gerade gesehen hat. Und ob wir das jetzt kapieren oder nicht, ist ja eigentlich scheißegal, dass man das praktisch so denkt. Ja, klar, weil man ist immer getrieben so, ach, jetzt, ob das jetzt gestimmt hat oder ob man, kannst der ein oder andere halt sofort direkt nachgoogeln oder weiß es im besten Fall besser. Ja, weil es gibt halt immer noch einen größeren Nerd sozusagen. Absolut, absolut. Aber am MMA würde ich in Deutschland sagen, gibt es nicht viele, die da mehr so einen Käse im Kopf haben. Ja, ab nächster Woche schon, weil ich habe jetzt das komplett geskippt. Also, was heißt geskippt? Ich habe jetzt halt alle Kanäle gedroppt, so muss man sagen. Ja, du bist halt der große Mic-Dropper. Muss ich machen. Mic-Dropper. Ich merke schon, du bist auf den Sprung. Das merke ich an deiner Art zu reden. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Mir ist ein bisschen kalt gerade. Warum das denn? Weil ich die Fenster auf habe. Bist du ein Typ, der sich immer so an Grenzen ranwagt? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Du bist. Nee, da hast du völlig recht. Wim Hof. Kennst du Wim Hof? Wim Wenders kenne ich. Nee, Wim Hof ist der Iceman. Ja, von X-Men. Ja, Wim Hof hat zum Beispiel, da gab es so eine Aktion gebracht, dass er irgendwie in einem stark, warte mal, war das jetzt am Nordpol oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall, muss ich dir vorstellen, riesengroße Eisfläche, ihm wird ein Loch gebuddelt da, gebohrt, durchs Eis durch, irgendwie 60 Zentimeter dick, ja. Der geht nur im Schlüpper da rein und soll mehrere Meter da durchschwimmen und bei einem anderen Loch wieder raustauchen, das hat er sich so vorgenommen, dann frieren dem Vogel die Augen zu im Wasser und er findet das Loch nicht. Und muss weiter. Der ist auf Mount Everest nur in einer kurzen Hose hochmarschiert. Naja, aber natürlich ist er nur unnötiger Ballast, den ganzen Kram, den aber die dabei ist das haben. Nicht krass? Natürlich ist das ich krass. Ich muss dir das Bild mal schnell schicken. Von. Aber der hat ja auch in der Formel 1 viel für Furore gesorgt, der Eismann, ne? Oh, Kimi Hoffmannen? Kimi Hoffmannen. Guckst du dieses Jahr wieder Eiskönigin? Ich weiß auch nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Da kommt aber ein Sequel. Ich weiß, meine Tochter kann schon kaum erwarten. Hoffentlich gibt es da nicht noch so einen Sidekick, dass er nicht noch irgendein Tier kriegt. Das stimmt. Du, wir fahren dieses Jahr, Olaf muss seinen ersten, wie soll man sagen, die erste Schickst Woche. Kriegst du mir jetzt hier noch irgendeine Uhr? Ja, ja, sofort. Was? Olaf muss eine Woche alleine hier zu Hause verbringen, weil wir fahren nach Südtirol. Im Mai und da habe ich schon so ein bisschen Sorgen. Ich finde jetzt kein größeres Bild, es gibt bestimmt noch ein größeres Bild von ihm. Das arme Oläfchen. Ja, wir haben schon drei Leute organisiert, die immer kommen zum Kuscheln. Ja. Hier ist er, Wim Hof. Habt ihr so eine Cyberfressstation? Cyberfress? Nein, das ist ein ganz normaler Napf. Es gibt mit Dosierung. Ja. Genau, dass dann immer dann und dann so in den Luke aufgeht. Ich weiß, das gibt's, aber wir wollen ja, dass jemand hierher kommt, weniger wegen dem Essen, also auch deshalb, aber fast schon mehr, damit halt dann kurz jemand da ist, ihn mal streichelt, damit er nicht alleine ist. Das ist wirklich bei Katzen wichtig. Das ist Kimi Räikkönen jetzt auf dem Berg, ne? Das ist Wim Hof, ja, der mal auf Mount Everest nur in kurzer Hose. Nichts anderes, er hat nur eine kurze Hose. Das musst du echt mal vorstellen. Aber geil wäre auch gewesen, wenn er mit dem Formel-1-Wagen hochgefahren wäre. Aber du, jetzt stell dir doch mal vor, da sitzen so Typen mit einem Sauerstoffgerät und so, ich kann nicht mehr. Und dann anstelle so, moin, mit einer kurzen Hose. Dann denkst du doch auch, du hast irgendwie... Aber warte mal, jetzt sehe ich doch ganz klar, guck dir mal das Bild an, unter der weißen Buchse hat er doch nur eine Thermo-Unterhose an. Ja, also das könnte ich auch. Das gibt's ja nicht. Das sehe ich das. Und das Stirnband hast du auch wegretuschiert? Ja, also. Nee, das Stirnband, klar. Nee, jetzt, also mit dem Stirnband, das habe ich jetzt wirklich übersehen. Aber das sagt eigentlich alles. Man verliert ja die meiste Wärme über den Kopf. Das ist ja fast schon ein Pussy-Move, Alter. Ja, und Haare hat er auch drauf. Also kein großer Move von ihm. Gehen, die Sau. Ich habe noch ein paar Sachen, aber eine Frage... Die verstehe ich einfach nicht. Sag auch ganz schnell, ob du dieses Jahr Formel 1 guckst. Nee. Okay. Eine Geschichte. Du kennst doch Sebastian Stange. Nein, sag's nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, dieser Bart. Dieser Bart, das zum einen. Das ist irgendwie ein Nerd-Ding, was ich nicht verstehe. Das ist mir egal. Aber hast du die News von heute gesehen und von gestern? Gestern, ja. Ich meine Frage, warum ist der Mensch so, wie er ist? Das ist also warum redet er so? Warum sagt er nicht einfach, schönen guten Tag, hier sind die GameStar-News vom 15.01. oder 2.2016 und das steht an. Zacki Bombi, EA kauft Lego auf. Zack. Das ist wahrscheinlich, warum? Guck mal, du musst immer so sehen, solche Leute werden früher einfach in ihrem Keller hocken geblieben. Also das klingt jetzt natürlich irgendwie nicht gerade nett, aber ich klar, gegen den Typen ist nichts einzuwenden. Der ist intelligent, der kann sich extrem gut ausdrücken, ja. Der hat viel Ahnung. Ja, der hat halt eine andere Art zu reden, aber hast du den mal irgendwie verhaspeln gehört oder so? Ja, absolut, ganz oft, deswegen Echt? Bin ich schockiert. Ja, genau, ich habe erst dieses Dingsbum-Sale-Steam-Video geguckt und da, also ich bin deswegen ein bisschen überrascht, weil du, glaube ich, auch relativ viel Games da auf dem YouTube-Channel guckst und Das passiert relativ oft. Aber dieses Steam-Zeug gucke ich mir nicht an zum Beispiel. Also ich habe ja gar kein Steam, aber ich finde es interessant, was da gerade so heiß ist, weißt du? Ja, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und dann fand ich es einfach langweilig so für mich. Deswegen gucke ich es mittlerweile nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde den irgendwie merkwürdig, ganz klar. Aber fast alle, die bei GameStar irgendwas machen, finde ich auf irgendeine Art und Weise merkwürdig. Mhm. Aber andererseits bewundere ich die auch. Ja, zum Beispiel den Typen, der immer die großen Rollenspiele durcheckt hier, der mit den Schlitzaugen da, wie heißt denn der nochmal, der Schwarzhaarige, der hat immer so eine Matte auf dem Kopf und hat so, verkneift die Augen immer so. Und der hat zum Beispiel einen Witcher und Fallout und so, da hat der die Reviews gemacht. Weißt du, wen ich meine? Hast du jemanden im Kopf? Jet Li? Wen? Jet Li. Jet Li? Nein, das ist ein Deutscher. Jet Li. Jet Li, wer soll denn das sein? Jet, der Schauspieler, der Kung-Fu-Meister. Ach, du bist doch, hast doch, Arsch hast du doch. Nee, wie heißt denn der nochmal? Den finde ich auch ganz merkwürdig. Das ist ein, ach, du meinst den Älteren? Nee, der den ist nicht. Mann. Er ist auch irgendwie Chefredakteur, aber er ist, ach, scheiße, den finde ich, also ich höre dem unglaublich gerne zu. Also der hat immer was zu erzählen, was mich irgendwie interessiert. Aber wenn ich den so sehe, dann weiß ich halt sofort, oh, das wäre jetzt vielleicht jemand, mit dem ich nicht so, aber ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Mhm. Ja, also es sind auch einfach Freaks. Wie heißt der nochmal hier, der MMA-Heini, der von Auf ein Bier? André Peschke. André Peschke. Sag mal, aber jetzt nochmal, ich mag den André Peschke. Ich mag ihn nicht so gerne, wenn er was erzählt vor der Kamera. Ich mag seinen Podcast und da, das, was er erzählt, ist grundauf anders von dem, was er erzählt, wenn eine Kamera läuft, merkwürdigerweise. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist seine Kleiderauswahl. Ja, er hat eine einen schwierigen Geschmack, was Klamotten angeht, aber darüber kann ich ihn wegsehen. Die neue Folge habe ich mir auch angehört, da geht mir halt, dieser Gehbauer geht mir halt unfassbar auf den Sack. Schwieriger Typ, ja. Also das ist wirklich grenzwertig, was der da macht. Und du musst dir vorstellen, wenn das dein Chef ist, und der war ja da irgendwie der große Hannes bei GameStar. Ich weiß nicht, was der jetzt macht, aber war ja schon so ein Zampano. Der geht mir, vor allen Dingen, hast du die neue Folge schon gehört? Ja. Und da sagt er doch so. Leserfragen-Dinger, ne? Nee. Da gibt's doch jetzt die neue, wo sie so über diese Gewalt in Spielen und so sprechen. Nein, die habe ich noch nicht gehört. War die gut? Wie war Peschke? War er gut drauf? Aus meiner Sicht hat er sich ein bisschen zurückgenommen, war auch noch gesundheitlich angeschlagen. Aber deutlich. Da gab's einen so Moment, da erzählt der Gebauer, dass seine Nichte, glaube ich, viele Manga-Comics liest und so. Und dann sagt er so, ja, er guckt dann so und stellt fest, dass die Comics, waren sie jetzt ab 12 oder ab 16, das weiß ich nicht mehr. Und er sagt dann, aber ich bin ja ein guter Onkel und kauf ihr dann so einen Comic. Und dann dachte ich wieder so, weißt du, für den ist das wirklich noch ein Bruch, dass er sagt, ja gut, da hole ich dir dieses Comic, das du eigentlich erst in 3 Monaten lesen darfst. Weißt du, so ein Typ ist das. Das ist schon, aber der Ding, den mag ich ja, wie du auch. Ja, den finde ich gut. Und jetzt habe ich mal wirklich eine Bitte an dich. Also ich weiß nicht, wie du das einschieben kannst, weil du bist ja zeitlich wirklich unfassbar angespannt. Meine Güte, jetzt wird sogar MMA-Radio größtenteils eingestellt. Nee, das wird erstmal eingestellt, kann man so definitiv so sagen. Also okay, es ist nicht beendet, der Podcast. Ich muss es gleich mal klarstellen. Nicht, dass es dann wieder tausende von Fanpostbriefen gibt. Ja, ja. Also ich habe einfach nicht mehr die Möglichkeit. Ich habe eigentlich noch nicht mal die Möglichkeit, einen Podcast zu machen. Wenn ich aber einen Podcast mache, dann muss es einer sein, der komplett ohne Vorbereitung auskommt und der bietet sich was ab an. Ich habe immer gut, dass das Auswahlkriterium war. Ja, ich habe definitiv keine Zeit dafür, mir die kompletten UFC-Events anzugucken, geschweige denn die News zu lesen und dann noch einen Podcast aufzunehmen. Da haben halt Umstände dazu geführt, zum Beispiel der Witcher, zum Beispiel Metal Gear Solid und die Fußball-Bundesliga, die Champions League, die anstehende Europa. Was ist das eigentlich? Europameisterschaft nennt man es, glaube ich, nicht mehr, sondern Euro. Also es gibt genügend Gründe, warum ich keine UFC-Podcasts mehr machen kann. Deswegen musste ich die erstmal droppen, beziehungsweise aufs Eis legen. Das ist allerdings wahrscheinlich dann im Endeffekt nur so eine Art Season-Pause, sage ich jetzt mal. Geht es irgendwann mal weiter, wenn mal wieder mehr Zeit für sowas ist. Außerdem gehe ich ab April ins Fitnessstudio, habe mich schon angemeldet. Da kommt also auch noch mal ein bisschen was auf mein Zeitkonto. Und ihr merkt schon, es ist dann wirklich ein Problem, diesen Podcast weiterzuführen. So, jetzt stell deine Frage. Zeit, du hattest eine Bitte. Ich wollte aber gerade noch was zu sagen. MMA-Radio. Ach so, heute Paris gegen Chelsea, was meinst du? Oh, da freue ich mich so sehr drauf auf das Spiel. Paris, ne? Paris, oder? Es ist ja, stimmt, die spielen in Paris. Ich tippe darauf, dass Chelsea mindestens mit 2 Toren Abstand verliert. Ich sage, die verlieren entweder so 2-0 oder 3-1. Wer jetzt? Chelsea verliert. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch. Ja. Das andere Spiel interessiert mich ja auch. Was war denn das nochmal? War das nicht? Nee, KAA Genk gegen Wolfsburg ist morgen. Nee, das war, aber heute war da noch, da habe ich mir nämlich so kurz überlegt, Mensch, das andere ist aber auch, was war denn das nochmal? Ja, was war denn das andere? Das war bestimmt jetzt ein Scheiß und ich habe es mir falsch abgespeichert. Dortmund gegen Porto, nee, das war es nicht. Das ist Euroleague. Ja, das gibt's ja gar nicht. Der Boateng hat wieder eine neue Brille. Ja, als er das neue Fanstore aufgemacht hat, ne? Toll. Wahnsinn. Also Benfica gegen Zenit St. Petersburg. Also ich glaube, da habe ich mich vertan. Nee, Paris gegen Chelsea ist mein Spiel der Wahl. Benfica gegen Zenit St. Petersburg. Ja, das war eine Split-Decision, ne? Also, oder eine Flip-Coin-Decision, welches Spiel du guckst. Und Gent gegen Wolfsburg ist UEFA-Cup-Halbfinale, oder? Oder ist das was? Intertoto-Cup-Vorrunden. Das ist ja auch Derby ist das. Champions-League-Achtelfinale. Heilige Scheiße. Ich möchte dir eine Aufgabe stellen. Ich möchte dich da nicht irgendwie in einen zeitlichen Rahmen zwängen. Ich möchte ganz einfach, dass du einen Film guckst. Mhm. Ja, da dachte ich mir. Nein, das war jetzt nicht wertend gemeint. Es war so ein Durchatmen. Welchen? Naja, es war aber eher auch ein anderer Sound damit unterschwellig. Dann aber nicht absichtlich. Du kannst es, hast du das? Du sage doch, was du mir. Victoria. Ja, pass auf, Victoria steht sowieso auf meiner Liste, weil ich den fast im Kino gesehen hätte und mich dann noch kurz umentschlossen habe, weil ich nur Gutes über diesen Film gehört habe. Und nachdem ich jetzt, das muss am Wochenende gewesen sein, oder? Du hast kurz darüber getwittert. Am Sonntag habe ich ihn gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, naja, das hat sich jetzt auch nicht unbedingt wie eine Katastrophe gelesen. Was hast du dem gegeben? 9,5 von 10 oder so? Ja. Ja, also den will ich mir auf alle Fälle angucken. Ja. Es war, der Film hat im Prinzip zwei Hälften, kann man sagen. Die erste Hälfte ist so unfassbar leicht und, also der Hauptmove, der Hauptstunt von dem Film ist, dass er 140 Minuten geht und in original einem Take gedreht ist von Sebastian Schipper. Ein Take. Ja? Ich bin mir sicher, da war kein Schnitt. Birdman war ja auch ein Pseudo-One-Take-Film. Aber da wurde ja ein bisschen getrickst, da gab es ja dann den einen oder anderen Schnitt. Breaking News, ganz kurz, Ralf Gunisch wurde der Audi A5 geklaut. S5 sogar. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Was sagt der lange Tünn dazu? Dass man ruhig mal jemanden den Audi um die Fresse hauen kann, glaube ich. Um die Fresse, ja. So, also klar, also, one take, bis morgen. Das ist, also dieses Stilmittel mach dich schon extremst aufmerksam, weißt du? Denkst, das kann doch nicht sein, du, sag mal, ne? Mhm. Doch, kann sein. Fällt das auf? Es fällt auf, weil mir ist es aufgefallen, ob es qualitativ aufgefallen ist von der Kameraführung oder so. Ne, einfach so, dass du das, also wenn man das weiß und man geht in den Film rein oder man guckt ihn sich an, dann achtet man ja wahrscheinlich eher, ist da jetzt vielleicht doch irgendwo ein Schnitt oder so. Ja. Also sprich, kommt oder merkt man, dass der Film anders ist als andere Filme? Ja, finde ich schon. Man merkt es schon, weil 1, 2 Szenen hätte man eleganter mit einem Schnitt lösen können. Aber das war es dann auch schon. Da denkt man sich wirklich, da hätte ein Schnitt ganz gut getan, rein von der Ästhetik her. Aber der Film, also ich wusste es natürlich vorher, dass der Film in einem Take gedreht ist. Und das führte dazu, dass ich halt sehr aufmerksam war und ich es einfach dem Regisseur nicht abkaufen wollte, dass das wirklich 140 Minuten abgekauft hat, dass er in einem Take gedreht hat. Aber ich finde, den Film auf diesen Stunt, auf diesen Kniff zu reduzieren, ist eine Frechheit. Weil der Film ist so, also spielt in Berlin, Victoria, seit 4 Monaten in Berlin lebende Madrilenin, ist in einem Club, feiert ein bisschen und trifft dort 4 Männer. Frederik Lau unter anderem. Und ist der einzige Schauspieler, den ich da von den ganz nahen Männern kannte, trifft 4 Mitzwanziger, mit denen sie dann so ein bisschen durch Berlin zieht und so, weil sie kennt die Stadt noch nicht so richtig gut und das waren halt Ur-Berliner und da haben die 4 dann ein bisschen Spaß und trinken Bierchen miteinander. Möchte nicht zu viel verraten, aber die erste Hälfte des Films ist so unfassbar charmant und du hast so gute Laune und diese Laia Costa, die Victoria spielt, ist so unfassbar charmant und bezaubernd, möchte ich ja fast schon sagen. Also die erste Hälfte ist unglaublich. Dann kommt jedoch die zweite Hälfte des Films und das hatte ich noch nie, noch nicht mal bei Drive, was ja mein Lieblingsfilm of all times ist. Ich habe noch nie, ich saß auf der Ecke unserer Couch und hatte die Hände hinterm Kopf und das war so spannend, dieser Twist in dem Film, das ist nicht zu glauben, wo die Victoria da reingerät und was für eine Katastrophe und was für eine Hölle, ist so spannend, dass wirklich, Ricky, wenn ich dir einen Tipp geben darf, guck diesen Film an, diese Spannung in dem Film, du bist wahrscheinlich gar nicht mehr am Mikrofon. Ich bin hier. Ach so, weil es ja gerade ist. Ja, es ist so, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann nehmen sich meine beiden Mädels immer vor, direkt nebenan ist das Bad, dann da einfach mal alles umzuräumen, sich zu föhnen, Föhne runterzuschmeißen. Alles, was man halt so an Krach in so einem Bad machen kann, das machen die dann meistens. Und wenn ich dann fertig bin mit Podcasten, dann sind sie eigentlich auch schon fertig. Ja. Ja. Also wirklich, die zweite Hälfte von dem Film ist so unglaublich spannend. Dieser Fight zwischen dieser Leichtigkeit der ersten Hälfte und dieser Spannung aus der zweiten, es macht diesen Film zu einem unfassbaren Erlebnis. Wirklich unglaublich. Und es ist ein deutscher Film, was mich fast schon wütend macht. Verständlich. Ja. Also ich sehe, es gibt diesen Film natürlich jetzt nur bei iTunes und so. Also ich werde mir den mit Sicherheit irgendwann mal angucken, weil ich mir sowieso angucken wollte. Aber ich werde mir halt nicht kaufen. Ist das jetzt irgendwie halb legal? Ich habe ja die Blu-ray und da ist auch so ein Code drin für Online-Gucken. Ja, den kannst du mir ruhig schenken. Das ist total egal. Du kannst auch mit deinem Film, hast du gekauft, kann dich doch keiner dazu zwingen, dass du den Code nicht weitergeben darfst. Stimmt. Ja, also ich das habe ich sowieso noch nicht verstanden, was diese Codes da sollen. Also. Ich finde das gut, weil ich finde das zum Beispiel auch bei Büchern sollte das so sein, dass wenn du ein Buch kaufst, dass da ein Code dabei ist, dass ich mir das dann auch aufs Kindle ziehen kann. Ja, da gibt es ja diese Buchpreisbindung, ich glaube, damit hat es irgendwas zu tun, aber eigentlich weiß ich es auch nicht, wenn man ehrlich sein soll. Ja. Ja, also ich wusste, dass der Film mich, oder anders gesagt, ich habe mich auf den Film irgendwie gefreut, ich weiß gar nicht, wo ich von dem gehört habe, aber bevor der bei uns im Kino lief, war der schon immer irgendwie da. Also das Berlinale. Das kann wurde sein. So in den deutschen Medien so ein bisschen durchs Dorf getrieben, die Victoria Sau, weil der halt Tausende von Preisen abgefeiert hat, was überhaupt nichts heißen muss. Nee. So, ne? Aber das ist so wahrscheinlich dann der Grund gewesen, also bester Film, Berlinale, auf der Berlinale und so. Und das bekommt man dann natürlich schon ein bisschen in den Medien mit. Ja, vielleicht war es das. Also es war auf jeden Fall so, als ich dann den Film zum ersten Mal oder das Plakat vom Kino hängen sah, wusste ich sofort, ja klar, das ist ja der Film One Take Pipapo. Ja. Also damit verbinde ich den Film halt, dieses One Take Ding. Leider, ja. Aber ich finde, dieses Stilmittel sorgt auch ein bisschen dafür, wenn du es vorher weißt, dass du so eine gewisse Spannung hast, die du eigentlich gar nicht brauchst, aber du denkst, Mensch, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt abläuft, weißt du, da wirklich zwei Stunden lang hier ohne Schnitt und wirklich immer zu Fuß der Kameramann, ne, also. Ja, interessant, klingt so oder so, also wie gesagt, das ist kein Film, für den du mich jetzt begeistern musst, den wollte ich sowieso immer gucken, gar keine Frage. Und ich wenn dadurch, dass ich jetzt Netflix hab, da bist du so ein bisschen abgelenkt, was Filme und so angeht, ich weiß ja selber, wie das ist, da muss ich. Ja, es ist ganz schwierig. Ich habe ja auch, du hast Making a Murderer noch nicht fertig geguckt. Nee, Folge 4 oder sowas bin ich erst. Ja, okay, also dann ist es blöd, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist halt auch, da musst du definitiv vorher sagen, Leute, jetzt nicht einschalten, weil sonst ist halt alles an, sag ich jetzt also an. Wirklich in den ersten 4 Folgen denkst du ja, es kann gar nicht noch mehr, noch mieser laufen für den Burschen und noch mehr Twists geben, aber das ist ja unfassbar, dieser Fall. Unfassbar. Ja, das, auf was es sich natürlich dann runterbrechen lässt, ist am Ende, war es oder war es nicht. So, das ist ja jetzt kein Spoiler. Und kann jetzt dazu nichts sagen. Das ist echt doof. Das würde bestimmt dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn ich jetzt einfach drüber rede und du hast noch nicht alles gesehen. Aber wenn du mal alles gesehen hast, kannst du es sagen. Ich muss noch kurz vor Ende eins hier einschieben. Ich habe ja erzählt, ich habe mit dem Witcher begonnen. Da muss ich mal kurz das Witcher-Update geben. Ja, also erstens habe ich mir gedacht, Mensch, dieser Witcher 3, den hast du ja auch relativ schnell durch, in 6-7 Monaten. Da habe ich mir schon mal vorsorglich Metal Gear Solid 5 geholt. The Phantom. Ja, und habe damit auch direkt angefangen. Ja. Spiele die jetzt parallel. Ja. Also erstens mal komme ich da schnell durcheinander, weil die Charakter sehen sich natürlich schon so in einer gewissen Art und Weise ähnlich. Verblüffend ähnlich. Aber ich kann mal sagen, der Anfang von Metal Gear Solid 5, den fand ich phänomenal. Ja, selbst als da dieses brennende Pegasus-Ding kam. Ich weiß nicht warum, ja. Normalerweise kotzt mich sowas an, aber das hat mich so umgehauen. Also ich bin jetzt in diesem Spiel und denke mir die ganze Zeit, was war denn das jetzt? Also ich bin völlig ratlos. Ich bin mir sicher, irgendwann wird es da eine Lösung für geben und so. Aber leider bleibt das Spiel ja erzählerisch nicht mehr so tight, wie es da jetzt ist, wie es der Prolog war. Ja, das merkst du relativ schnell, ja. Also das merke ich jetzt. Ich bin jetzt, glaube bei der 4. Mission und schon da ist mir klar, okay, das läuft anders als zum Beispiel beim Witcher. Also, aber um wieder auf den Witcher zu kommen, ich habe am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, weniger mit der Steuerung, Steuerung oder doch auch mit der Steuerung, aber so hauptsächlich habe ich mich noch nicht so ganz in diese ganze Welt reinfinden können. Es wirkte auf mich am Anfang viel zu kompliziert alles, aber man merkt dann wieder relativ schnell, okay, die Hälfte brauchst du alles gar nicht. Also wenn du die Tutorials damit machst, die erzählen dir so viel Mist, das brauchst du alles gar nicht. Jedenfalls ich bis jetzt nicht, so muss man sagen. Aber ich finde das phänomenal, das ist ein Spiel, ich komme davon, also ich muss mich da zwingen, das auszumachen, weil es wirklich mich total in seinen Bann zieht. Also das ist wirklich überraschend. Ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich bin erst bei der Ziege, wo er die Ziege da einsammeln muss. Ich weiß nicht, ob du da auch mal warst. Da muss er so eine Ziege fangen, damit er eine Information bekommt. Und du bist jetzt praktisch gerade von dem, wie hieß der nochmal, so ein dicker, wie hieß denn der nochmal, so ein dicker Folder. Egal. Auf jeden Fall, phänomenales Spiel. Überraschenderweise, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Ich glaube, das ist das beste Spiel für die PlayStation 4. Und Phantom Pain macht auch extrem viel her. Aber ich habe mir bei beiden Spielen vorgenommen, mir wirklich Zeit zu lassen und nicht so durchzuhuschen. Und gerade bei Metal Gear macht das momentan echt Spaß, sich Wege zu suchen, wie man jetzt da Leute befreit, ohne erwischt zu werden und so. Macht mir jetzt echt noch Spaß. Ich weiß nicht, wie das jetzt in 2-3 Wochen ist, aber so die ersten 2 Missionen oder die erste Mission jetzt hauptsächlich, wo ich den Snake rausholen musste. Ist das Snake gewesen? Ja. Old Snake. Ja, Big Boss heißt er eigentlich. Das fand ich toll. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich geärgert habe, dass dann gleich wieder eine Cutsequenz kam. Doch. Ich habe jetzt gesehen, bei IGN wurden die beiden Spiele zu, also ich glaube Platz 1 ist Witcher, Platz 2 war das nicht, wie hieß es denn hier, Last of Us? Ich glaube Last of Us war auf Platz 2 und Platz 3 war Metal Gear Solid. Das sind die drei wichtigsten Spiele für die PS4 laut IGN. Ach so, auf alle IGN. Teile, das kann natürlich sein. Ja. Das gab jetzt ein Video vor 2-3 Tagen. Da habe ich mich noch mehr drauf gefreut, weil die Spiele so hoch gerankt sind und ich im Endeffekt gerade das beste Spiele, was laut IGN auf der PS4 je rauskam. Ich kann es kaum abwarten, weiterzuspielen. Es ist wirklich so. Witcher oder Metal Gear? Oder beides. Das sind wirklich beide Spiele, da könnt ihr mich hinsetzen und nonstop spielen. Das ist genau, wenn ich mich früher gefragt habe, wenn ich von Leuten gehört habe, die so LAN-Partys gemacht haben oder überhaupt halt ewig gezockt haben oder so, habe ich mich immer gefragt, was muss denn da passieren? Jetzt weiß ich. Zum ersten Mal weiß ich, warum man Stunden und Aberstunden in einem Spiel verlieren kann. Und dazu brauchte ich dieses Rollenspiel. Also Witcher, hätte noch nie gespielt, so ein großes Rollenspiel zuvor. Mhm. Und Metal Gear ist einfach so von der ganzen Technik her so verblüffend geil und wirkt oberflächlich extrem hochwertig, aber wenn du dann so näher rankommst, sieht es nicht mehr so geil aus, aber so insgesamt wirkt das alles toll. Also es ist einfach, mir fällt ja kein Superlativ ein, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Es sind beides bis jetzt Spiele für mich bislang, denen würde ich beide eine 10 von 10 geben, bislang, aber ich bin noch nicht weit. Jetzt gucke ich gerade, das ist von 2014, ich wollte dir kurz mal sagen, wer da jetzt auf Platz 2 war. Nee, Fall 2015. Ich kann dir sagen, was ich angefangen habe. Stimmt, du hast ja auch wieder was angefangen. Ich habe was angefangen und zwar Mad Max. Ach. Und Until Dawn, aber Until Dawn noch nicht berichtet, aber ich habe Mad Max angefangen. Sag mal, das hatte ich auch in der Hand, ganz kurz, weil ich wusste, dass du spielen wolltest, habe ich gedacht, wäre bestimmt lustig, wenn wir es gleichzeitig spielen. Habe ich aber dann weggelegt und habe Metal Gear mitgenommen. Erzähl. Aber der große Abschrecker an diesem Spiel ist das Cover. Findest du nicht auch? Ja, leider Gottes. Das sieht so billig aus. Auch für mich waren auch die Videos bislang ein Abschrecker. Aber sag mal, wie es ist, wenn man spielt. Es ist toll. Ich habe es jetzt so 3-4 Stunden gespielt und ich habe mich. Du hast ja dein Auto hat ja so einen Namen, so einen römischen lateinischen Namen. Egal, auf jeden Fall. WrestleMania 9? Nee. Genau. Deep Space 9 heißt die. Und darum handelt eigentlich das Spiel, um dieses Auto. Jetzt weiß ich. Plötze heißt doch das Auto, oder? Ja, genau. Kartoffelbrei heißt das Auto. grafisch ist das Ding völlig okay, finde ich gut. Was natürlich richtig geil ist, sind diese Fahrsequenzen, wenn dann das Spiel in Zeitlupe, wenn du da jemanden wegdrängst und der explodiert und das Spiel, ähnlich wie bei Burnout Takedown, der eine oder andere wird es noch kennen von der PS2 und Xbox. Von der Original Xbox. Das sieht ziemlich geil aus. Das Kampfsystem ist sehr an Batman angelegt, ein bisschen rudimentärer, aber sehr kernig. Du siehst richtig da, wie die Knochen brechen und so, richtig schön. Ist das so Mortal Kombat-mäßig dann gemacht mit diesen Cut-Sequences oder? Nee, das, du siehst ja nicht so X-Ray-Dinger und so. Nee, das nicht. Aber dann hast du deinen Sidekick, Chum Bucket, der ist immer dabei. Ist das der Alte? Das ist dieser degenerierte Quasimodo-Typ, der immer hinten bei dir auf dem Auto drauf sitzt. Du kannst dann halt in einer Mission, bleibst halt stehen mit dem Auto und dann drückst du halt Steuerkreuz nach oben und dann repariert er. Klettert er halt über auf die Motorhaube drauf und repariert das Auto und du machst dann halt da deine Mission und so. Das ist super gut. Der Chum Bucket upgradet dann auch immer dein Auto. Du kannst dann irgendwie Harpunen dran bauen und neue Karosserie und sowas, natürlich motormäßig alles upgraden und so. Aber das Kampfsystem ist super. Das Fahrgefühl ist sehr gut, ist nicht perfekt, aber sehr gut, macht mega Spaß und ich freue mich momentan noch auf diese ganzen Nebenmissionen abseits der Hauptstory, ne? So ein paar Türme einreißen und so, was du halt so machst, ne, von diesen Warner Brothers Spielen, wie es auch bei Shadow of Mordor ist. Das ist ja dieselbe Technik dahinter. Ja. Also halt mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Weil, wie gesagt, der Tobi fand es nicht schlecht, der hat es ja auch gespielt. Siehst du? Und wenn du jetzt auch noch sagst, das ist gut, dann ist das so ein Spiel, zum Beispiel wie bei Sniper Elite. Da hätte ich mir nie geholt, wenn nicht ein paar Leute gesagt hätten, das ist nicht so schlecht. So. Bisher ist es wirklich sehr, sehr gut. Ich halte dich da auf dem Laufenden, wie du wahrscheinlich beim Witcher. Das ist ja wirklich Open World pur und da werde ich noch länger dran sitzen. Es gibt halt immer so in der Regel ein Open World Spiel, dem ich mich hingebe, so, weißt du, weil einfach für zwei, ich bin begeistert, dass du Witcher und Phantom Pain gleichzeitig parallel im dualen Gaming-System im Prinzip spielst. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber da werde ich mich wirklich ins Wasteland ergeben und auch diese kleinen Wirbelstürmchen, die es da gibt und Sandstürme und so, das ist sehr, sehr geil gemacht. Grafisch ist es wirklich gut und vom Gameplay ist es auch gut. Mal gucken, was die Missionen noch so hergeben. Aber ich habe noch eine kleine Sehempfehlung. Ich muss noch ganz kurz was zu Metal Gear nachschieben. Und zwar, du hast ja bestimmt auch in den Videos gesehen, dass du da deine Gegner so an so Ballons hängen kannst und so. Ja, ja, und, genau. Und Wölfe und so ein Scheiß, kannst alles mögliche an so Ballons hängen. Ja, ist irgendwas, das System? Fulton oder so heißt es, glaube ich. Genau. Und da habe ich mich ja gefragt, was denn das für ein Scheiß? Weil ich habe mich halt damit vorher nicht beschäftigt. Und jetzt verstehe ich das erstmal. Und das ist eine geile Idee, dass du da so, weißt du, warum du das machst? Ja, komm auf deine Basis. Genau. Ne? Und du kannst damit so eine Art neue Truppe bilden und so. Ja, ja. Das ist eine richtig coole Idee. Aber was mir zum Beispiel jetzt nicht so gut gefällt, was ich irgendwie auch unpassend finde in dem Spiel, du musst ja auch dann so Kräuter sammeln und so einen Scheiß, weil die dann irgendwelche Getränke oder so Tabletten oder Boost-Ups oder weiß der Kuckuck was da zusammenbrauen und so. Da habe ich mir gedacht, okay, das passt jetzt überhaupt nicht so in die Welt. Also, dass du da wirklich wie heißt der ja nochmal von Herr der Ringe? Gundalf. Gudrun. Dass du da wie Gudrun durch Mordor latscht und scheiß Pflanzen da wegpflücken musst und so. Ja, das wollte ich noch sagen. Jetzt Sehempfehlung. Die geht jetzt völlig an dir vorbei. Und zwar ist das die Guardians of the Galaxy Serie. Wo kommt die denn? Ersten auf Disney XD, auf Sky. Warum geht die eigentlich an mir vorbei? Guardians of the Galaxy fand ich 2014 den besten Film. Ja, es ist eine Anime, es ist eine Zeichentrickserie. Oh ja, da geht es an mir ganz vorbei, Chris. Absolut. Da habe ich jetzt mit einem Kumpel, haben wir uns getroffen. Also mit meinem Kumpel haben wir vier Folgen geguckt und haben uns dann dabei Döner gegessen und es war richtig schön. Es war ein richtig schöner Nachmittag, kann ich dir sagen. Guck mal, es war richtig schön. Das war gestern, oder? Ja, natürlich. Das war gestern. Okay, ich sehe es gerade. Ist das so, sag mal, im Scooby-Doo-Stil? Nee, ist schon was, also nicht also. Ich meine optisch. Optisch? Ja, nicht vom Inhalt her. Nee. Dann sehe ich hier falsche Screenshots. Sieht, also. Ja. Scooby-Doo? Naja, so kastenförmige Fressen und so. Weiß ich nicht, ob das jetzt Scooby-Doo-artig ist. Nee, vielleicht. Aber hat sehr, sehr Spaß gemacht und. 7,7 von 10 bei IMDb. Also ganz scheiße scheint es nicht zu sein. Nee, also es war wirklich gut. Auch zum Teil Originalsprecher und so und auch Rocket Raccoon. Hat auch immer eine richtig schön große Fresse und so. Also hat Spaß gemacht. Die ersten vier Folgen liefen jetzt. Am Sonntag haben wir hintereinander jetzt weggeguckt. 18 gibt's. Also, 18 gibt's, ja. Warte mal, da gibt's sogar schon eine zweite Season davon. Guck mal. Ah, nee, die kommt erst. Die ist schon nur angelegt. Kommt erst. Season 1 ist durch und Season 2 kommt noch. Da habe ich mal in die erste reingeguckt. Die habe ich mir aufgenommen, reingeguckt. Und da habe ich mir gedacht, Da lief auch direkt, also das erste war, dass man den Kassettenrekorder von Peter Quill gesehen hat, von Star-Lord. Mhm. Und dann dieses Hooked on a Feeling-Ding, weißt du? Ja. So, das lief und dann hat er das rumgedetzt. Da hab ich mir gedacht, da nimmst du jetzt mal die ersten 4 Folgen auf, weil die hintereinander liefen, so zum Start der Serie. Und dann mit der Musik, das passt auch und so. Hat Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. War gut. Ja, ist es wahrscheinlich jetzt aus Zeitgründen nicht. Das kann ich nicht sagen. Es kann gut sein, dass es mir gefallen würde, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich da jetzt noch vorziehe. Ja, also ich fand's gut. Überraschend, dass ich mir sowas mal angucke. Ich bleib da, glaube ich, dran. Bist einfach selber für dich immer wieder überraschend und das schätze ich so an dir. Danke, danke. Gerne, sehr gerne. An dieser Stelle sei auch nochmal verraten, dass wir am 27.02. versuchen, eine Live-Sendung auf die Beine zu stellen, die aber aktuell noch daran scheitert, dass wir nicht wissen, wie wir live senden. Damals zu den guten alten Zeiten hatten wir praktisch einen technischen Hausmeister an Bord, der uns diese Probleme gelöst hat. Mittlerweile bin ich dafür zuständig und scheitere dementsprechend auch daran. Das bedeutet, sollte einer von euch wissen, wie man sich selber einen Shoutcast-Server so einrichtet, dass es danach auch funktioniert, denn anders kann ich selber. dann könnt ihr euch gerne melden und zwar an einfach mich anschreiben @reds.de. Das ist meine Adresse auf Twitter, Entschuldigung. Und hast du noch was? Nö, außer dass ich jetzt in meinen Pool springe hier in Portland, Oregon. Oh, really good. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Schlussmusik. Hast du eigentlich die letzte Schlussmusik gehört? Habe ich jetzt gehört, ja. Und wie fandst du? Fand ich sehr schön. Schmunzlig. Heute schmunzlig fand ich die. Heute wird es ein bisschen. Ich sag mal, anders. Aber auch schön. Jetzt bringe ich dir mal den ultimativen Fact der Partie Paris gegen Chelsea. Oh, ich kann es kaum abwarten. Paris bislang in dieser Champions League-Saison mit nur einem Gegentor. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe auch noch einen Fact, den wusstest du nämlich nicht. Ja. Wie viele Champions League-Spiele gab es bis jetzt? 6? Ja, für Paris. Mhm. Das ist, pass auf, Paris. Mhm. In dieser Champions League Saison immer mit kurzen Hosen. Tschüss, Chris, bis dann. Tschüss. Das ist das Beste an denen, die hören auf, wann sie wollen. Liebe Hörer, im Laufe des etwas einseitigen Abends bisher glauben Sie wahrscheinlich, hier spricht ein besonders raffiniert sein wollender Antifaschist. Irrtum. Das Anti können Sie getrost nach Hause tragen. Ich musste viele Stationen durchlaufen, um zu merken, was ich bin. Lange Zeit, zugegeben, habe ich immer nur gewusst, was ich sein will. Aber jetzt sind die Zeiten vorbei des Gerne-Roten. Endlich bin ich erwachsen geworden. Hitlerjunge Neuss und diese meiner Erziehung wirkt sich nun voll auf meine Umgebung aus. Natürlich mag ich nicht mehr solche abgewetzten Blankoschinken wie gnädige Frau, wo waren Sie gestern oder hab ein blaues Himmelbett. Vielleicht finden Sie es sogar spartanisch von mir, wenn ich in meiner Eigenschaft als Persönlichkeit erkläre, alles, was zu dämlich ist, gesprochen sein zu können. Alles, was zu dusselig ist zum Sagen. Und was so dumm zum Reden ist, das kann man besser bringen beim Singen, beim Singen, beim Singen. Natürlich gebe ich zu, dass ich einen gepflegten Degenhardt oder einen wilden Biermann schon ganz schön mag. Eine sensescharfe Gisela May oder ein frecher Busch aus den 20er Jahren. Ebenso wie eine saulselige Mackeber. Aber im Grunde meiner Musikfeindlichkeit von Mozart bis Schostakowitsch mag ich doch eines sicher. Polizeiorchester. Warum? Wer die Tuba bläst, kann nicht knüppeln. Herr Ober, die nächste Lage ist ernst. Hallo, Magdeburg. Wenn ihr die ersten Rauchzeichen seht aus Schornstein-Buschhaus, dann wisst ihr, bei Walsen machen sie wieder Kekse. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in die Hartmauer kommt. Dann kommt zum sauren Regen noch der süße Nebel. Habe der Westberliner Staatsanwaltschaft einen Mann gemeldet, der kein Heroin nimmt. Die Kranken gehen schon. Ich komme mir vor wie eine Blume im Topf. Ich bin Lehrer, bin im Überhang, soll umgesetzt werden. Bei der Ernte soll der Bauer nicht säumen. Verfault die Saat, gibt's Mutterkorn, träumen. Verlass des Bettes laue Wärme. Hau dir ein Brötchen in die Därme und dann schwärme. Schwärme. Von was? Hab jetzt einen Anzug, der mit Geldschein gedruckt ist. Bezahl nichts mehr. Lass mich nur noch sehen. Der